Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche hatten wir den Jens dabei, diese Woche sind wir im gewohnten Fahrwasser, haben eine WWE-Show vor uns, über die wir auch mit dem Jens schon ein bisschen gesprochen haben. Night of Champions 2025, wir sind in Saudi-Arabien. War die Show politisch vorher schon durchaus diskussionswürdig? Wir haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Jens ist da ja immer etwas ins Abschweifen gekommen, aber das ist ja auch völlig in Ordnung so. Man kann zu dieser Show nämlich wirklich sehr, sehr viel sagen. Man kann generell in der Zusammenarbeit von WWE mit MBS und Konsorten viel sagen. Es wurde auch schon viel darüber gesagt. Diesmal wollen wir den Fokus vom politischen Aspekt wegbringen, obwohl da ja auch jetzt seit den Ereignissen mit Iran und Israel politisch wieder einiges ja aufgeploppt ist. Stichwort Sicherheit. Da habe ich gehört, Saudi-Arabien sei das sicherste Land der Welt im Moment. Ich dachte, das ist jetzt ja nicht ernst gemeint. Liegt ja auch nur ungefähr genau dazwischen. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Wir wollen die politischen Sachen mal weglassen. Stand jetzt wird die Show ziemlich sicher stattfinden. Es hat da ja auch zumindest einige Momente, ich will nicht sagen der Entspannung gegeben, aber vielleicht doch ein bisschen der Beruhigung, alles natürlich in Anführungszeichen, alles sehr, sehr relativ. Aber Stand jetzt wird die Show stattfinden. Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar, wie gesagt, aus wrestlerischer Perspektive. Und da gibt es tatsächlich das eine oder andere zu sagen. Das wollen wir machen. Ich freue mich darauf, es besprechen zu dürfen. Wieder mit meinem Podcaster-Kollegen aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Mir hat es letzte Woche sehr viel Spaß gemacht mit dem Jens. Er wird schon vermisst und offenbar waren die Leute sehr happy, ihn zu hören. Und so ging es uns ja auch. Jetzt sind wir wieder unter uns und ich freue mich auf die Ausgabe, nicht nur wegen der Preview, die ja meistens so sich selbst schreibt, sondern aufgrund von eines sehr interessanten Segmentes. Und ich habe das schon irgendwie gefühlt vor Ewigkeiten gesehen, dieses Ding, und habe mich so gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Und in der Zwischenzeit habe ich es total vergessen. Und jetzt ist natürlich die Wallung in mir wieder frisch aufgekocht und ich freue mich, mit dir da in Diskussion zu treten über das Segment. Mehr sage ich aber noch nicht. Das Segment. Also Chris versucht hier auf Krampf noch so ein bisschen den Spannungsbogen hochzuhalten. Ja. Ich denke, die allermeisten können sich vorstellen, um was es sich bei dem Segment wohl handeln würde. Und ja, ich will gar nicht so tun, als ob wir jetzt den Spannungsbogen machen. Chris spricht von der Pipebomb Reverse, von der Pipebomb 2, von der, oder einfach gesagt, von der Promo, die John Cena bei SmackDown am Ende der Show gehalten hat. Normalerweise gehen Chris und ich ja bei einer Preview immer die Card durch, fangen bei den aus unserer Sicht eher unten anzusiedelten Card-Regionen an, um uns dann sukzessive hochzuarbeiten. Da Chris jetzt aber so ein Stichwort rausgeknallt hat, können wir das jetzt nicht machen. Wir können es machen, aber ich möchte es einfach ungern machen. Denn wir fangen tatsächlich mit, meines Erachtens müsste es eigentlich der Main Event sein, ganz ehrlich. Also bei Wikipedia steht zwar Randy Orton gegen Cody Rhodes als Main Event, weil es ja das King of the Ring Tournament Final ist, aber beim besten Willen, wenn das der Main Event wird, dann überlege ich echt, ob ich das live gucken soll, weil das ist ja erhöhte Spulgefahr. Aber schauen wir mal. Chris und ich werden es wohl ziemlich sicher live gucken. Mal gucken, ob das der Main Event wird. Ich glaube, der Main Event, und das muss eigentlich der Main Event werden, so wie das Standing der Leute auf der Card ist, so wie jetzt auch eben diese Promo letztes Mal bei SmackDown über die Bühne gegangen ist. Eigentlich muss es John Cena gegen CM Punk sein. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, dass das Match der Main Event sein muss. Aber WWE hat uns ja schon das eine oder andere Mal überrascht. Deswegen würde ich tatsächlich mit diesem Match anfangen, weil es uns Gelegenheit gibt, besagte Promo mal einzubauen. Biz hat gesagt, er war sich jetzt im Vorfeld gar nicht so sicher, ob wir hier beide einer Meinung sind. Und das hat mich kurz zusammenzucken lassen, denn nachdem ich die Promo geguckt habe, war mein erster Gedanke, dass Chris und ich vielleicht ziemlich sicher einer Meinung sein würden. Aber jetzt hat er mich bei der Vorbesprechung eben ein bisschen vorgewarnt, sodass ihr mich jetzt genauso gespannt seht, wie einige von euch es jetzt auch sein mögen. Also ist jetzt nicht irgendwie so gefaked. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der Chris zu dieser Promo gesagt hat. Und ohne ihn jetzt irgendwie zu manipulieren, halte ich mit meiner Meinung jetzt mal hinter dem Berg. Wir werden auf die Promo gleich noch ein bisschen eingehen im Detail. Aber mich interessiert jetzt brennend. Das, du sagst ja, vielleicht sind wir uns nicht eilig. Deswegen frage ich mal, wie fandest du es denn? So ganz unverfänglich, frage ich mal. Also für mich persönlich seine beste Promo in diesem Jahr und seine beste Promo vielleicht seit Roman Reigns, als er Roman platt gemacht hat von No Mercy vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, da hat er ein orangenfarbiges Shirt angehabt. Und mein Gefühl war, dass du es nicht gut findest, weil das, was man gemacht hat, war super vorgelegt und eigentlich so einfach ein Abklatsch von 2011 mit R-Truth, der davor dabei war, dem zerbrochenen Tisch und den Anmerkungen, den gleichen Sätzen. Und bei mir war es halt dann so, verdammt, der Dämon Nostalgie hat mich gefangen und das für gut empfunden, aber ich möchte da gar nicht so viel auf den Inhalt gehen, den würde ich dir gerne überlassen. Aber was ich sagen kann ist, das war endlich mal wieder Cena, so wie er eigentlich immer ist, auch als Babyface, nur, dass er, glaube ich, jetzt mal entweder besser drin ist in dem Ganzen oder er hat gemerkt, dass es grundsätzlich egal ist, denn das, was die Leute an ihm gut finden, ist einfach seine Fähigkeit, aus einem Skript oder einem nicht vorhandenen Skript, beides, eine herausragende Promo zu halten. Und die war mal so ein bisschen frei. Die war auch nicht für mich so heel. Er hat auch seine Stimme verändert. Es war so die Stimme, fuck it, es ist eh vorbei. Alles, ich lass mal alles raus. Und das hat mir sehr gut gefallen. Gleichzeitig haben wir ja gesagt, sein Run ist ja okay. Aber das hier war mal endlich raus aus dem Ganzen irgendwie. Es war irgendwie, als wäre er nicht mit einem Hundekorb, so wie Punk, finde ich, noch immer. Punk hat für mich keine Promo gehalten, die annähernd so an diese herankommt. Und deswegen empfand ich das echt verdammt gut. Und ich habe auch schon so Compilations gesehen, die Leute, da haben ein paar kreative Leute die Promo von Punk und die von Cena ein bisschen so zusammen kombiniert und das fand ich ziemlich cool. Also keine Ahnung, ich glaube, ich habe hier so einen Fall von Nostalgie, der für mich vielleicht einfach das Ganze verkennt, aber ich fand Cena, das war für mich seine beste Promo in diesem Jahr sowieso und für mich eigentlich seit Roman Reigns damals. Hey, jetzt wo ich dich reden gehört habe, geht meine Stimme auch wieder ein bisschen runter. Ich bin also etwas beruhigt, denn für mich war das vielleicht das Beste, was ich von John je gesehen habe. Okay. Ja, doch, okay. Doch. Und ich möchte das auch gerne ausführen. Ich finde das, deswegen würde ich dir sogar die Promo gleich geben, weil du da diese Bezüge hinstellen kannst oder herstellen kannst zur Original Pipe Bomb 2011 von Punk und dieser Cena Pipe Bomb. Reverse oder wie man es nennen möchte. Ich habe diese Original-Pipe-Bomb-Promo von Punk nie so richtig gesehen. Hintergrund, ich bin ja erst seit 2014 wieder richtig dabei. Ich habe zwar das Match bei Money in the Bank gesehen zwischen John und Punk und fand es gut. Ja, also es hat mich aber nicht so umgehauen. Und ich glaube, es hätte mich nur erst dann richtig umhauen können, wenn ich damals bei der Story richtig dabei gewesen wäre. Und eben auch die Pipebomb gesehen hätte. Das alles, die war vor dem Match, oder? Die Pipebomb, oder war die danach? Die war danach. Danach, also, okay. Es gab dann quasi den Low Blow und dann hat er ihn durch den Slim Jim Tisch geworfen und dann hat er sich auf die Ring Apron gesetzt. Alles klar. War das damals auch schon Slim Jim Tisch? Nein, das war damals kein Slim Jim. Okay, ich war jetzt, also jetzt da bin ich auch völlig verwirrt. Also, wie gesagt, deswegen kann ich, also ich habe mir dann immer so ab und zu mal ein paar Schnipsel von der Pipebomb angeguckt. Aber das funktioniert so nicht. Also man muss die Pipebomb natürlich in Gänze sehen. Man muss wissen, was damals los war. Man muss eigentlich noch ein paar Wochen vorher sich auch die Shows angucken, mindestens, um das, sag ich mal, realisieren und fühlen zu können, was diese originale Pipebomb so gewesen ist. Und was sie auch aus Punk gemacht hat, wie sie ihn elevated hat. Ich habe jetzt die Sila-Promo aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, nämlich aus dem Blickwinkel des aktuellen Runs und vor dem Hintergrund dessen, was John Cena für WWE bedeutet. Und wenn ich jetzt diese Promo sehe, losgelöst, also das hat auch ein Blinder im Krückstock erkennen können, dass das eine Antwort auf die originale Pipebomb war. Ich glaube, John hat das Wort sogar selbst verwendet. Dann ist das für mich, ich will nicht sagen, es ist ein Meisterstück, weil John Cena braucht kein Meisterstück. Der ist promotechnisch eh über allem stehend oder nicht über allem, aber über jeden Zweifel erhaben. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Also das mit dem über allen stehend ist immer so eine Sache. Da gibt es noch auch andere sehr, sehr, sehr, sehr gute Mic-Work. Aber John ist da eben einer, der ganz weit oben steht. Also hier gibt es so vieles, was mich umgetrieben hat. Zum einen erstmal die Lieferung, die Deliverance der Promo. Ich fand's einfach klasse. Du hast es auch schon angesprochen. Das passte. Also John's Run, das war auch wichtig, dass du es gesagt hast. John's Run ist ja gut. Der ist ja nicht schlecht, wie er es macht. Aber er spielt so ein bisschen mit angezogener Handbremse. So wirkt das auf mich. Und ein Aspekt, der mir bei dieser Promo so deutlich geworden ist, ich habe schon mal gesagt, ich sag's wieder. Für mich hat Rocky diesen Heel-Turn und diesen Heel-Run wirklich arg geschädigt. Ich will nicht sagen, er hat ihn zerstört, aber er hat sehr, sehr viel von den Möglichkeiten genommen, die dieser Heel-Turn und dieser Cena-Run über das, was wir jetzt bekommen haben, hinausgehend gehabt hätte. Denn alles, was Cena gemacht hat, wurde immer in Relation gesehen zu Rocky. Wann kommt er? Wie kommt er? Er ist ja der Mann, der hinter allem steht, so ein bisschen. Genau wie Rocky ja auch Codys Titelrun so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr arg geschädigt hat. Und ich finde, hier bei dieser Pipebomb hat sich John Cena, ich weiß, das ist auch wieder ein blödes Wort, aber es wirkt auf mich ein bisschen so, als hätte er sich jetzt freigeschwommen von diesem oder weggeschwommen von diesem blöden Schatten des Dwayne Johnson, der immer noch über diesem Heel-Turn schwebt. Wirklich, ich will ihn gar nicht mehr sehen im Moment. Also wenn er wiederkommt, wird man natürlich die Karten wieder neu mischen, er wird dann wieder irgendwas Tolles machen vielleicht und alle werden sagen, oh, Rocky ist super, vielleicht auch wir beide wieder, muss man mal sehen. Aber derzeit, wenn ich mir das so angucke, hat Rocky zweimal für große Hype-Momente gesorgt und er hat sie zweimal fast im selben Moment wieder vergiftet für die Zukunft. Und ich will ihn jetzt einfach nicht mehr haben. Für mich hat John jetzt gerade gezeigt, was er aus so einem Run machen kann. Diese Promo wirkte, auch ein blödes Wort, wie eine Befreiung. John Cena musst du promotechnisch nicht befreien. Der ist einfach zu stark. Aber das wirkte so, als ob er gerade auch ein bisschen Spaß hatte, ein bisschen mehr, dass er jetzt auch Punk so ein bisschen den Spiegel vorhalten kann. Also das ist wieder so eine Sache, wie damals auch, wo Kayfabe und Real Life so ein bisschen miteinander überzugehen scheinen oder miteinander verschmelzen. Denn das, was John Cena da über Punk gesagt hat, er sei Mr. TKO und er sei eigentlich quasi das Schoßhündchen mittlerweile von TKO. Er sei kein Rebell, er sei ein Millionär und so weiter. Jetzt fliegt er nach Saudi-Arabien, nachdem er vorher The Miz noch irgendwie was mit Blood Money vor ein paar Jahren gepostet hat. Das ist alles in your face. Und das ist genau das, was viele Leute Punk meines Erachtens auch mit guten Gründen vorwerfen. Und Cena hat es ganz charmant, wie ich finde, großartig gemacht und ist trotzdem in seinem Charakter geblieben. Also es wirkte auch nicht wie so eine Abrechnung jetzt so, Punk, jetzt kriegst du es zurück und alle sagen, du bist so geil am Mike, aber jetzt zeige ich dir mal, dass man dir auch den Spiegel vorhalten kann. Es wirkte zu jeder Sekunde einfach unglaublich professionell. Und es wirkte nicht so, dass Cena jetzt da irgendwie Punk einen reinwürgen wollte. Vielleicht täusche ich mich, ich weiß es nicht, aber so kam es nicht rüber. Cena wirkte entspannt, er wirkte frisch, er wirkte so, als ob er da richtig Bock drauf hatte. Er hat sogar einmal fast das F-Wort gesagt, hat es dann noch elegant, weiß ich, Mother Fortune oder so hat das irgendwie umgedeutet, ich weiß es nicht genau. Aber was Vasila hier gemacht hat, finde ich, das war genau das, was ich mir von diesem Heel-Turn von Anfang an versprochen habe. Da eine Pipebomb 2 haust du nicht jede Woche raus. Aber ich dachte, boah, okay, John, ich habe es jetzt verstanden. Du bist einfach richtig gut. Die Promo war richtig gut. Und wir haben jetzt noch eine Smackdown-Ausgabe, die wohl in Saudi-Arabien noch über die Bühne. Ich weiß ja, ist man schon drüben, müsste ich mal prüfen. Aber es ist geplant, dass diese Smackdown-Ausgabe in Saudi-Arabien natürlich, man glaubt es nicht, vor der Show stattfindet. Das heißt, Punk wird wohl noch mal die Möglichkeit zur Replik bekommen. Stand jetzt ist meine Einstellung, es interessiert mich gerade mal überhaupt nicht, was er jetzt sagt. Es sei denn, er macht jetzt ein Wunder und er findet sich komplett neu und kontert das Ganze nochmal. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Will es aber auch jetzt nicht komplett ausschließen. Wenn ich mich auf Prozente festlegen müsste, würde ich sagen, ja, 0,5% gebe ich Punk, dass er das vielleicht noch umdrehen kann. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, das war stark. Auch irgendwie, was hat da irgendwie Claudio Castagnoli, Nick Namath und Matt Cordona hat er auch mit Namen angesprochen und oh, jetzt ich habe immer noch Ton drauf. Kyle hat mich gecuttet und so. Das war, finde ich, richtig gut. Und immer wenn man Punk in der Totalen da auf diesem durchgebrochenen Tisch hat liegen sehen, da dachte ich auch, ja, Punk. Und nu, was hast du dazu zu sagen? Gut, wenn man natürlich Profi ist, dann steckt man sowas weg. Aber, boah, weiß ich nicht. Ich fand das richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn man das jetzt, Chris, wie du, mit dem Nostalgie-Effekt nochmal vergleicht, ist es vielleicht nochmal ein Zahn stärker möglicherweise. Ja, also bei mir ist halt so, die Pipebomb von Punk ist für mich immer noch eine der besten Promos aller Zeiten. Ist halt so von meiner Ansicht das Thema, weil du halt so tief in dieser Zeit warst, wo WWE in der PG-Ära war und man sich echt nur noch auf ein, zwei Leute irgendwie so fokussieren konnte. Und man war fett im Skript drinnen und man, ja, vielleicht hat, ich möchte nicht sagen, man hat so ein bisschen die Magie in dem Ganzen verloren, aber es war super schwierig, dem Produkt zu folgen. Und dann sitzt du da halt gelangweilt und plötzlich setzt er sich hin im Schneidersitz mit einem Stone Cold T-Shirt und haut halt so Sachen raus, die heutzutage sogar eh öfters kommen. Ja, damals mit den ganzen I'm a Paul Heyman Guy, wo Heyman ja schon irgendwie, war ja damals nicht bei WWE, hatte auch einen schlechten Ruf und dann I'm a Paul Heyman Guy, Am I Breaking the Fourth Wall und vielleicht wird die Company mal besser nach dem Tod von Vince McMahon. Also das war dann so, okay, bleib mal ganz ruhig. Und das halt dann kulminiert bei Money in the Bank. Und ich glaube einfach, weil es so ein gutes Ende hatte, wo er dann Cena auch den Kuss dazu geliefert hat, hat ja Cena dann bei Punk auch gemacht, wurde die Pipebomb dann halt noch besser. Ja. Und klar, mit der Zeit wird sowas immer, immer besser werden, weil es auch, glaube ich, in Gedanken noch besser gemacht wird. Aber wenn man die vergleicht, auch Cena, der gesagt, ich hoffe, du liegst so unangenehm wie nur möglich da. Und eines kann ich sagen, ich mag dich eigentlich. Ich mag aber nicht, wofür du stehst. Und das hat ja Punk damals auch gesagt. Ja, du bist sehr gut darin, Vince McMahons Arsch zu küssen. Und Cena hat halt gesagt, du bist sehr gut darin, den Leuten hier vorzumachen, dass du der Beste der Welt bist. Ich bin der Beste der Welt. Und dann natürlich so die Sachen wie, ja, du warst vor 14 Jahren 7 Minuten der Beste der Welt. Das sind so krasse Sachen, dass er dann natürlich diese Leute grüßt. Gibt so mir im Moment noch nicht ganz Klarheit. Also er hat so angedeutet, dass er wohl irgendwie über die Leichen von diesen Superstars gegangen ist, Punk. Manche deuten da mehr drin. Keine Ahnung, die Initialen deuten irgendwie vielleicht so auf die Young Bucks hin, aber das sind so Spielereien auf Twitter, also kann man da nichts im Moment, glaube ich, feststellen. Also ich glaube tatsächlich, dass Cena da so ein bisschen mit sich selbst gespielt hat, dass er alle beerdigt hat und sie alle, die Fan-Favorites, das sind ja so diese drei, die man immer da in diesem Zusammenhang genannt hat, die immer, oh ja, dieses Jahr wird's das Jahr von Cesaro, dieses Jahr wird's das Jahr von Dolph Ziggler, dieses Jahr wird's das Jahr von Zack Ryder. Und Cena hat sie alle beerdigt. Ich glaube, das war so ein bisschen mit dem Augenzwinkern darauf Bezug genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob er vorher mit dem vielleicht sogar telefoniert hat. Könnte ich mir echt sogar vorstellen, dass er das dem vielleicht vorher sogar erzählt hat. Aber ich glaube, da hat sich Cena so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen. Mehr war es, glaube ich, echt nicht. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, da interpretiert man mehr hinein. Aber natürlich, ich glaube, das ist so spannend im Wrestling. Wenn du mal die echten Namen von den Leuten in den Promos hernimmst, dann kommt sofort ein Raunen rein. Ich erinnere mich, als Punk damit angefangen hat, so bei seinen Promos zu sagen, ja, Paul, weg. Speaking to Phil Brooks und keine Ahnung, das sorgt irgendwie, ich überlege auch gerade, warum das, weil ich finde das dann auch immer irgendwie so krass. Oh nein, er hat Matt Cardona gesagt, das war ja mal Zack Ryder. Oh mein Gott. Aber funktioniert irgendwie, genauso wie der Cheap Pop, wenn man sagt, wo man, in welcher Stadt man ist. Aber auf jeden Fall, das sind so die Sachen und dann hat er auch am Ende gesagt, vielen Dank, dass ich deinen legendärsten Moment kopieren durfte, um dich bloßzustellen. Das war halt schon wirklich verdammt gut. Also die Promo, die hat sich wahrscheinlich eh jeder angesehen. Ich habe jetzt nicht alles chronologisch aufgezählt. Wir haben eh schon, glaube ich, die wichtigsten Inhaltspunkte erwähnt. Aber ich denke, wo wir uns einig sind, ist, das habe ich eigentlich schon eher bei so beim Promo-Duell gegen Cody erwartet, dass er ihn so auseinandernimmt. Und Cody hat er ziemlich in Ruhe gelassen. Am Ende, beim letzten Mal vor Mania, hat er ein bisschen angefangen, so anzudeuten, dass er das Geld von Millionärssöhnen einfach nur verschwendet hat, Richtung AEW und Tony Khan, aber ich finde, das war hier schon viel krasser. Er hat auch gesagt, deine Tweets sind sehr stark, aber deine Aktionen sind super schwach und das ist halt auch dann wirklich, wo du gesagt hast, er hält dir den Spiegel vor und war bombenstark. Du hast auch in seiner Stimme den Spaß und die Freiheit gespürt. Und das sind halt dann die Super-Promos, weil Punk hat es ja damals nicht anders gemacht. Nur, dass er halt gewusst hat, okay, ja, ich bin dann eh weg, vergiss es. Ja. Hier war es halt wahrscheinlich ähnlich, weil Cena weiß, er ist weg. Und er weiß, er ist grundsätzlich auf der Marge bei WWE nur noch hinter Rocky und sonst eigentlich niemanden anzusehen. Nein, gar keiner. Ja, ich nehme auch nicht Brock. Na, eh. Und Triple H sowieso nicht. Ich glaube, Triple H wäre glücklich, wenn er weitermacht. B-Plus-Player ist Hunter. Eigentlich ja am Ende, was muss ziemlich great ist. Und, Lutscher. Und deswegen hat man da einfach, und das macht die Promos dann so gut. Deswegen fand ich das auch also überragend und so ähnlich. Ich glaub eben, dass Punk, also ich werde die Show machen, ich werde die schreiben. Gut, dass du mich erinnerst, dass die wahrscheinlich nicht in der Nacht ist, sondern zu viel früher, sonst hätte ich das verpasst. Aber er wird nochmal eine Chance kriegen. Und ich sag's mal so, wenn der gegen Cena nach dessen Pipe-Bomb im Maulkorb nicht abnehmen kann, darf jeder aussuchen für sich, was daran liegt, wird das auch in diesem Run nicht mehr. Und dann ist natürlich auch so, ich bin CM Punk-Fan, ja, aber dann ist der Spiegel wirklich einer, den würde ich dann so umdrehen, dass ich mich da nicht sehen würde drin, weil das ist dann halt alles schon so ein bisschen bitter, ja. Der Voice of the Voiceless und die Saudi-Arabien-Geschichte und dann die Tweets und sein Ringgear, dass er immer anpasst an Kriegsgebiete. Alles super nett, aber viel ist dann da nicht dahinter. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er zurückschlagen wird. Aber ähnlich wie du, ich glaube nicht, dass er zurückschlagen kann, es schaffen wird. Weil das war Cena, vielleicht war das Cenas Meisterleistung. Also wenn er morgen aufhört, war das eigentlich so die perfekte Promo. Ich finde auch, dass das sein, ich will nicht sagen, es rettet sein Run, weil er war A, nicht schlecht, aber und B, muss man dann auch entsprechend nicht groß was retten. Aber vielleicht ist Retten dann doch nicht so ganz verkehrt, weil man ja die allerhöchsten Erwartungen hatte. Und du machst solche Sachen an Ereignissen fest, an die man sich erinnert. Und ich glaube, jeder wird sich an diese Promo erinnern von John Cena. Das ist, manche werden sagen, ja, ist nur ein Abklatsch. Manche werden sagen, da schließt sich der Kreis. Die Wahrheit wird so oft irgendwo dazwischen liegen. Aber ich glaube, du wirst die Pipebomb von Punk jetzt nicht mehr erwähnen, ohne entweder auszusprechen oder im Hintergedanken zu haben, dass Cena das Ding 14 Jahre später gekontert hat. Mhm. Das glaube ich jetzt einfach mal. Und allein das wird den Run von Cena erinnerungswürdig machen. Also es gibt so bestimmte Sachen, die vergisst man einfach nicht, sodass Tribal Chief Gimmick mit Paul Heyman. Da waren viele Sachen, die man einfach nicht vergisst. Die Series mit Sami Zayn und so weiter. Oder als Brock und der Undertaker der Brawl vor ihrem ersten Singles-Match nach dieser Mania-Blamage und so. Es gibt so bestimmte Sachen, finde ich, an die erinnert man sich. Und das hier wird definitiv dazugehören, dass man zu den Sachen, an die man sich erinnern wird. Und ein wichtiger Aspekt, der auch, obwohl er eigentlich gar nicht relevant sein darf in diesem Zusammenhang, ist es für mich doch. Du hast gesagt, er hat bei Cody, hat ihn damals ein bisschen in Ruhe gelassen. Und ich finde, diese Promo zeigt, wenn er gewollt hätte, er hätte Cody so in der Luft, das haben wir damals auch haben gesagt. Haben wir gesagt, ja. Wir haben es gesagt. Also John wirkt so, entweder weil er muss oder weil er will oder weil er gerade keinen Bock hat, weil er noch von Rocky genervt ist, wir wissen es nicht genau. Aber Cena wirkt so, wie Punk jetzt gerade wirkt, nämlich so ein bisschen an der Leine oder, keine Ahnung, Kreide gefressen. Aber man könnte der, wenn er Bock hätte, Cody in der Luft zerreißen wie ein nasses Stück Zeitungspapier. Und ich finde, mit Punk hat er es jetzt hier gemacht. Gut, Punk konnte nicht reagieren. Ich bin gelangt zu sagen, Gott sei Dank, weil das hätte mich auch nicht interessiert so richtig. Aber das zeigt eben, wenn Cena Bock gehabt hätte, dann hätte er auch schon früher so agieren können. Und da ist also richtig Fülle und Festigkeit reingekommen, genau auch wie bei seiner Frisur hinten auf dem Hinterkopf. Da ist auch irgendwie, hat er wohl mit guten Extensions gearbeitet oder hat auch vielleicht ein Toupet auf, ich weiß es nicht genau. Aber ist ja auch scheißegal. Aber das war einfach richtig, richtig gut, zumindest Chris und ich. Und wie gesagt, ich war ja zuerst nervös, weil ich dachte, wie kann man sich bei dieser Promo denn, wie kann man da überhaupt Zweifel haben, dass das irgendwie gut wäre? Aber ich verstehe dich jetzt, weil du meintest, ja, wenn ich die Pipebomb jetzt gekannt hätte, hätte natürlich sein können, dass ich hier so Abklatschgefahr gesehen hätte. Und das, klar, den Gedanken verstehe ich jetzt, aber tatsächlich bin ich vollkommen deiner Meinung, was diese... Ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass das sogar unvergesslicher sein wird als Punk. Cena hat sogar den Vorteil, dass das Ganze jetzt so in der Prime-YouTube- und Social-Media-Ära war. Und ich glaube, allein das Thumbnail, wenn dir das irgendwie eingespült wird, du schaust dir es nochmal an. Und ich glaube nicht mal, dass die Punk-Promo... Ich habe sie neulich nicht mal in voller Länge gefunden mehr. Sie haben das mit Vince sogar rausgestrichen. Also hat Cena hier sogar wahrscheinlich, wird er die unvergesslichere Promo im Nachhinein sogar haben. Muss man mal sehen. Also ich suche die jetzt noch mal tatsächlich, die Original Piper. Und wenn wir jetzt die Userschaft fragen, wird 100 pro irgendeiner die verlinken bei uns. Und ich würde sie mir tatsächlich beide noch mal nebeneinander oder hintereinander noch mal angucken. Das muss, glaube ich, auch sein. Aber ich finde, man sieht hier auch, dass Cena so ein unglaublich guter Meister seines Fachs ist, was diese Geschichten angeht. Und bei den Amis würde man sagen, das war jetzt die Redeem-Promo oder Bounce Back oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Also Cena und sein Run sind damit deutlich interessanter geworden. Man wird jetzt bei Friday Night Smackdown so ein bisschen mit Spannung und ein bisschen Mitleid Richtung Punk gucken, was er da jetzt sagt. Und man wird auch ein komisches Gefühl haben, weil er hat die vierte Wand durchbrochen, wie Cena ja auch so schön sagte. Aber er hat nun mal leider Gottes auch die Wahrheit gesagt. Also was Punks Run angeht, also das hat was von Sellout. Das muss man leider so sagen. Also, aber er ist wirklich Mr. TKO. Ja. Sie schicken ihn überall hin, er ist brav im Anzug, redet perfekt aufs, wie gut das alles ist und schau, wo wir nicht alle sind. Und er ist eigentlich wirklich so der Mist geworden, nur halt hat man sich jetzt jemanden gekrallt, der einfach super over ist. Die Fans lieben ihn ja quasi überall. Eigentlich ist er der John Cena fast, hätte ich beinahe gesagt. Also er macht ja, also der Face Cena, er spult ja die Cena-Promo-Phrases fast teilweise ab. Aber ich weiß auch nicht, warum. Wir haben damals, als Punk zu WWE gekommen ist, war ich zumindest sehr, sehr überrascht, weil er eigentlich nicht heiß war zu der Zeit. Er war eigentlich so ein bisschen, wenn war die Hot Potato, die man nicht in die Hand nehmen möchte, weil er bei AEW ja richtig für Stunk gesorgt hat. Und WWE ja auch irgendwie ja nicht Bock hat, sich so ein Problem Child da irgendwie zu holen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die ihm wirklich ihn auf den Pott gesetzt haben und gesagt haben, so pass mal auf, mein Freund. Das ist deine allerletzte Chance. Wenn du die jetzt nicht wahrnimmst, werden wir dafür sorgen, dass du nur noch in den unterklassigsten Ligen auf irgendwelchen Jahrmärkten auftreten kannst, so nach dem Motto. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie negativ machen, aber wenn du von ganz, ganz oben kommst, ist das jetzt nicht eine Beibehaltung des Standards. Und es wirkt einfach so, als ob sie ihn gebrochen haben. Also es ist jetzt auch dummes Keyboard-Warrior-Gelaber, was wir hier gerade machen, das weiß ich auch. Aber ich komme da wirklich nicht von weg. Die Tatsache, dass Punk nach Saudi-Arabien geht, das wird ihm ein Zacken aus der Krone gebrochen haben. Auch bei den Keyboard Warriors, bei den Smarks. Und diesen Punkt hat John jetzt bedient. Und das wird mit Punk abgesprochen gewesen sein. Geht ja gar nicht anders. Sonst wäre Punk da aufgestanden und hätte Terror gemacht. Also ja, das war alles so geplant. Und da kommt Punk nicht gut weg. Man muss mal gucken, wie jetzt die Reaktion künftig für ihn sein werden. Also das Worst Case wäre, wenn sie jetzt auch noch turn gegen ihn. Das sehe ich derzeit noch nicht. Aber es wird mich jetzt auch nicht total überraschen, wenn sie irgendwann sagen, Punk, wir sind jetzt auch mit dir durch, dein anbiederndes Geschleime nervt uns und Cena hat dich jetzt bloßgestellt. Weiß ich nicht. Glaube ich, wie gesagt, nicht, aber schauen wir eigentlich mal. Müsste Punk fast heel turnen jetzt. Eigentlich schon. Und das einfach so aufnehmen und sagen, ja, wisst ihr was, ihr könnt mich sacken, Alter, das Geld ist so geil und ich gehe nach Saudi-Arabien und ihr könnt mich mal, ich war der Voice of the Voiceless, hat nichts gebracht, jeder muss auf sich selbst schauen. Exakt. Perfekt, ciao. Und jetzt könnt ihr auch buhen, denn ihr armen Schlucker könnt euren Trailerpark-Trash-Dings wieder zurückgehen und könnt dann da mit eurer Frau und euren 15 Kindern im Wohnwagen und so. Diese Standardsachen kann er jetzt da runterballern. Und das könnte sogar funktionieren. Das könnte funktionieren. Und wenn dann Cena auf der Heel-Ebene bleibt und die beiden sich auf Heel-Ebene bekrakeln, hast du auch noch was Cooles, finde ich. Also, mal schauen. Das bringt uns zum Match. Besser wird's dadurch wohl nicht, aber vielleicht doch interessanter, oder? Ich glaube, ich bin hier nicht mal so im Gedanken, dass ich ein schlechtes Match hier erwarte. Ich glaube, dass die beiden ganz gut harmonieren. Ich denke, das war natürlich damals bei Money in the Bank beide in ihrer Prime, okay? Und die Storyline war damals natürlich absurd grandios. Aber ich erinnere nochmal zurück, das habe ich eh schon gesagt, das kurze Aufeinandertreffen in der Elimination Chamber. Klar, war jetzt nicht sehr lang und es war halt schnell, aber ich finde die Konter, wie sie sich gegenseitig ausgekontert haben, irgendwie hat das wirklich sehr gut und solide ausgeschaut. Und es wird halt so ein Match, sie werden das klassische WWE-Match finden, wo sie mit den Fans super viel spielen, die werden dort auch brav mitmachen. Also wird es da wahrscheinlich einen Stare-Down geben und es wird sich aufbauen. Und dann werden sie halt irgendwann in den Modus kommen. Also ich kann mich hier, also ich glaube, wir können hier ein gutes Match erwarten. Also, boah. Ich sag dir, ich glaube, wir dürfen hier sogar 4 Sterne erwarten. Ja, je nachdem, wie sie es erzählen. Ne? Ich bin vollkommen bei dir. Also da knistert was, wenn man sich diese Paarung jetzt auch nach der Promo gerade anguckt. Du hast auch recht, bei der Chamber wurde was angedeutet. Das war schon fluffig und flüssig, was sie da gemacht haben. Und auch da hat was geknistert. Und jetzt knistert auch was. Und sie haben es tatsächlich geschafft, oder John hat es geschafft. Ja, Punk lag auch artig rum, das hat er auch gut gemacht. Aber sie haben es geschafft. Also Chris wollte das Match ja schon vorher sehen. Ja. Ich war nicht so heiß drauf, hatte ich, glaube ich, auch angedeutet. Mittlerweile bin ich einfach gespannt, was sie uns da kredenzen werden. Also du musst da ja auch eine Story erzählen. Und das interessiert mich. Also wrestlerisch wird das schon in Ordnung. Vielleicht wird es sogar gut. Und je nachdem, wie die Story ist, kann es eben auch 4-Sterne-mäßig gut bis sehr gut großartig werden. Aber das wirst du, glaube ich, bei den beiden nicht über die reine Matchgeschichte hinkriegen, ohne Nebenstory-Schauplätze. Die wirst du bringen müssen. Du wirst Spots bringen, du wirst irgendwelche Eingriffe bringen, hoffentlich nicht R-Truth, wobei da können wir davon ausgehen, dass der irgendwas da machen wird. Natürlich ein Knaller wäre, wenn Vince McMahon da rankommt, aber das das kann sich WWE, das kann sich keiner erlauben. Ich meine, er kam ja auch von 14 Jahren, also warum? Das stimmt, ja. Warum, ja gut, jetzt die Frage, warum nicht jetzt, ja, aus Gründen nicht jetzt, ist man geliked zu sagen. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum er da sein sollte. Außer, aber glaubst du, ich kann mir vorstellen, dass die Saudis nach ihm auch gefragt haben. Ja, also will ich gar, vielleicht, also wenn die Saudis da einigermaßen drinstecken in dieser Story überhaupt. Ich weiß ja gar nicht, inwiefern die sich überhaupt für sowas interessieren und das Ganze quasi genau, nur als Kasperle-Theater fürs Volk und mir doch egal, gibt uns ein paar Stars und fertig ist. Storylines kennen wir sowieso schon mal gar nicht. Weiß ich nicht so genau. Aber falls sie drin sein sollten in diesem ganzen Background-Kram, habe ich null Bedenken, dass sie fragen und es vielleicht sogar verlangen würden. So nach dem Motto, wir wollen jetzt das Revival und wir wollen das ganze Revival. Und da ist uns eigentlich auch egal, wie der juristische Status ist und dass ihr ihn quasi, also er ist ja auch nicht entlassen worden. Er hat ja, man hat ihm nahegelegt, die Anteile zu verkaufen und er hat es dann freiwillig gemacht. Klammer auf, niemals hätte er das freiwillig gemacht. Ergo, da war zwar Druck, aber es war nicht, dass man ihn rausgeschmissen hat. Also offiziell ist da jetzt, zumindest wenn man es taktisch klug verkaufen will, das Tischtuch nicht zerschnitten. Aber das können die sich nicht leisten. Das kann sich WWE derzeit nicht erlauben. Zumal im Rechtsstreit mit General Grant ja immer wieder neue Sachen kommen. Die ist absolut nicht einigungsbereit. Sie will es jetzt genau wissen. Und also nein. Das ist abwegig. Vielleicht Hunter. So, aber Hunter, ich bleib's dabei, ich hab's gesagt, Hunter ist für mich der B-Plus-Player. Also den will ich da jetzt auch nicht unbedingt sehen. Es kann sein, dass er es dann trotzdem irgendwie dann wieder süß hält. Das kann er manchmal ja richtig gut. Aber, keine Ahnung, Hunter als. Aber ich glaube, der hält sich raus. Ich glaube, die Herzgeschichte, glaube ich, war schon sehr, sehr schlimm. Ich glaube, der wird sich da auch raushalten. Ich denke, da darf echt nicht viel, obwohl der Job, den er macht, ist eigentlich auch nicht wirklich gut fürs Herz. Deswegen streicht das wieder, was ich gesagt habe. Nee, also Bums meine ich auch nicht. Aber ich meine, Vince hat ja auch keinen Bump genommen damals, oder hat er? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Nee. Er hat einfach traurig hinterhergeblickt, als Punk verschwunden ist. Genau, also das kann Hunter doch auch. Also traurig gucken. Bei welcher Survivor Series hat er denn so angstvoll traurig geguckt? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber wo er in der Ringecke lag und dann so ganz ängstlich hochguckte, das war, weiß ich, da war er auch schon GM. Ich weiß, ist auch egal. Ja, gucken wir also mal. Chris, also für mich und für Chris und mich das Match der Show. Also was das Big Time Feeling angeht. Da wird es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen geben. Das Einzige noch abschließend, ich finde noch immer störend, dass es in Saudi-Arabien ist. Also es stört mich extrem, dass es dort ist und nicht beim SummerSlam. Es gehört da auch nicht hin. Also es gehört zum SummerSlam, so müsste ich es mal sagen. Ja. Das ist Perlen vor die Säue, da bin ich bei dir. Vor allem ist auch niemand gestört, wenn es da doch die Saudis vielleicht, weil John Cena ist ein Begriff, Punk will man sich vielleicht auch kaufen. Ja, doch, die Saudis werden wohl insistiert haben, dass das so passiert. Und mit Punk kann man es mittlerweile ja machen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt fast 40 Minuten über dieses Match gesprochen, weil es das aber auch wert ist. Bei allen anderen Sachen kann man so ins Gespräch darüber kommen, ob es das wert ist. Wobei da auch vereinzelt gewisses Interesse von Seiten Chris und meiner Person jetzt nicht in Gänze geleugnet werden soll. Zum Beispiel Sami Zayn gegen Karrion Kross. Wir haben gesagt, das ist mit Sami Zayn so Achterbahn der Gefühle. Und Karrion Kross bringt sich immer selbst over, aber mit Matchzeit ist das so eine Sache. Jetzt kriegt er Match. Wir haben beide gesagt, mit entsprechend guten Segmenten kannst du es auf dem Pay-Per-View knallen. Jetzt hat man es auf dem Pay-Per-View geknallt. Und jetzt, wo ich es auf der Card so sehe, finde ich es, ja, ich stehe zwischen den Stühlen. Zwischen, ja doch, hat sich Cross erarbeitet und Zayn hat es ja auch sehr, sehr gut gesellt. Hat sich wieder hochgearbeitet. Deswegen, doch, gib's mir. Auf der anderen Seite ist es eben nur Cross gegen Zayn. Wenn ich jetzt mein Gefühl frage, welche Hälfte überwiegt, würde ich tatsächlich der Hälfte den Vorzug geben. Komm, zeigt's mir. Ich will's sehen. Ihr habt's echt gut gemacht. Das Match ist auf die Karte gekommen. Und jetzt, da haben wir schon tausendmal schlechtere Ansetzungen gehabt. Jetzt doch, zeigt's mir mal. Chris, ich glaube, ich möchte es sehen. Ja, wir haben, glaube ich, gesagt auch, wenn du es auf den Pay-Per-View knallst oder Special Event, wie auch immer, hab ich irgendwie Bock drauf. Und Karrion Kross ist ja so ein bisschen ein, nicht Gegenzug zu R-Truth. Bei R-Truth haben sie mehr irgendwie so eine Sache draus gemacht. Karrion Kross hat, glaube ich, sozialen Medien gesagt, ja, der Grund, dass ich auf der Card bin, liegt bei euch. Und das Ganze zieht sich super lange. Also ich habe auch random so Promos von ihm reingespült bekommen, so noch von der Hall of Fame und alles, wo er wirklich sehr viel Leidenschaft reingebracht hat, wo er sich auch aufgeregt hat über solche Leute wie Logan Paul, ja, und die einfach kommen und gehen, wann sie wollen und den Spot in der Card haben, ja. Also, glaube ich, das alte Thema natürlich, das wir schon jahrelang haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich so ein bisschen noch reingeschaut in seine Main-Event-Matches und dann war ich ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also In-Ring ist halt bei mir ist so, er hat so das Liv Morgan-Treatment im Ring. Es ist so ein bisschen sloppy und nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das zu Verhängnis geworden ist, schon in seinen ersten Stints. Ich erinnere mich tatsächlich leider auch nicht mehr bei NXT Schwarz und Gold. Ich glaube, er war NXT Champion. Ich bilde mir ein, im Ring war es okay. Ich glaube sogar zweimal, wenn ich mich recht erinnere. Oh ja, er war zweimal NXT Champion. Ja. Aber er hatte gute Gegner und lebte eben auch sehr von seinem Drumherum, muss man sagen. Sein Entrance da mit Scarlett war ja schon something else. Genau. Also da passte eben noch viel, musste man sagen. Im Main Roster war er just a guy. Genau. Also erwarte ich mir hier nicht mal wirklich ein gutes Match, aber ich habe trotzdem Lust, weil gib mir das, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, etwas sehe, was ich schon bei den Weeklies oft genug gesehen habe. Also bin ich hier eigentlich ganz happy und dann hast du ein bisschen Abwechslung. Das Roster ist so groß, weißt du, und unabhängig davon, dass jetzt Karrion Kross niemanden zu einem, ich glaube nicht mal, dass das hier, es wird wahrscheinlich so 3 Sterne. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Es ist halt, du weißt, es wird kein 4-Sterne-Match. Und das ist in Ordnung, weil es irgendwie einfach Abwechslung ist. Und vielleicht werden die Fans, gut, Saudi-Arabien, weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Sammy werden sie feiern. Karrion Kross ist zwar hier der Heel, aber ist gerade so intern, so ähnlich wie Dominic Random bei Mania, wird er gerade von den Fans hochgejubelt. Und deswegen ist das irgendwo schon eine sehr interessante Ansetzung. Also jetzt habe ich viel Unsinn gelabert, aber eines kann ich sagen, die Promos von Karrion sind sehr gut. Sami Zayn ist, wie gesagt, so für alle, die in Aktien investieren, eine Katastrophe, weil es immer rauf und runter geht. Aber er muss auf die Card, weil die Fans machen da sehr schön mit. Und am Ende bin ich einfach nur gespannt, wie man das Ganze dann umsetzt im Ring. Sami wird overgehen, ganz klar. Und Kross werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr so schnell sehen auf einer Card. Aber es ist ganz nett, dass es so ein Beispiel gibt für alle anderen, dass du dich auf eine Card hocharbeiten kannst. Dass das jetzt nicht in den Main Event gehen wird, muss auch nicht sein. Wird auch nicht für jeden stattfinden. Aber wahrscheinlich ist der Paycheck für PLEs nochmal größer. Und ich denke, für eine Motivation für alle anderen. Bin mir gar nicht so sicher, dass Sammy over geht tatsächlich. Ah, okay, tatsächlich. Ich glaube schon. Ja, warum? Ich glaube, man wird ihn jetzt langsam aufbauen, dass er einen World Title Run bekommt. Ich glaube, den wird ihm Hunter geben. Oha! Das wäre was. Ich glaube schon. Also Working Horse-mäßig ist er ja wie Kevin Owens, nur dass Kevin jetzt leider verletzt ist. Und zwar ja wirklich schwer. Aber Sammy ist eigentlich immer da gewesen, das stimmt. Ja. Ja, er deutet es auch an die ganze Zeit. Also seine Fehde, sage ich nicht, sein Gimmick ist gerade I wanna get the world title. Und das macht er jetzt schon, glaube ich, schon einen Monat so. Und er wird ja auch ganz ordentlich dargestellt. Jetzt ist er zwar beim King of the Ring nicht weitergekommen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist halt der Seth Rollins-Titel. Ich denke, Hunter wird sagen, ja, weißt was, das wird jedem gefallen. Ich mache einen Jey Uso-Run mit dir. Fans feiern ihn ja grundsätzlich auch. Und deswegen glaube ich, dass er jetzt quasi so langsam vorbereitet wird. Hat er nicht auch damals Gunther den IC-Gürtel abgenommen? Dann kann er ja auch Gunther den World-Title vielleicht abnehmen. Stimmt, man hätte sogar eine Story. Also da hast du es ja schon. Ja, also warum nicht? Ja, klar. Das überzeugt mich. Andererseits, je nachdem, ob du mit Karrion Kross jetzt die neuen Yard gehen möchtest, lässt du Crossover gehen, ne? Aber das wissen wir nicht. Deswegen hier, ich kann mir beides gut vorstellen, je nachdem, was man so für Pläne hat. Dieser Semi-World-Title-Run ist ja auch, jetzt finde ich nicht abwegig, der Gedanke. Ja, wäre ganz putzig. Ich habe nichts dagegen. Nee, das ist dieses You Deserved It ist immer so eine Geschichte, aber Sammy ist, also der ist auch bei WWE durch alle Höhen und Tiefen gegangen, gefühlt, die man haben kann. Mehr Tiefen als Höhen übrigens. Und ja, das wäre schon was. Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez in einem Streetfight. Wenn ich das so sehe, not my cup of tea. Aber ich will gar nicht ausschließen, dass die da sich nicht schonen werden. Und Raquel Rodriguez ist ja, also das ist immer so ein Faktor, Raquel Rodriguez. Aber, ach Chris, ich weiß es auch nicht. Also Rhea ist, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl weiter. Also Rhea ist ja so eine Sache. Eigentlich bräuchte sie eine Pause, aber sie arbeitet durch, so wie Gunther ja auch. Ich weiß nicht, Chris, erzähl du mir irgendwas. Ich kann es ganz schwer greifen. Ja, ich habe immer so Angst, dass ich mich unbeliebt mache, wenn ich irgendwie so die In-Ring-Fähigkeiten von Leuten ein bisschen kritisiere. Ich selbst stand nie im Ring, aber ich bewerte halt das, was ich sehe. Und für mich ist Raquel einfach nicht gut genug im Ring. Deswegen habe ich hier nicht so viel Lust auf das Match. Andererseits, sie hat natürlich das, was, glaube ich, bei WWE schon immer sehr sehr gut quasi dargestellt wurde. Breite Schultern, sie ist groß, sieht gut aus. Und im Ring passt das ja auch, ja. Es ist ähnlich wie bei Cross für mich. Ist ein schwieriges Match. Ich vergleiche es vielleicht ein bisschen mit Damian Priest gegen Drew McIntyre bei Mania. Das war dann überraschend gut. Das hat mir dann sehr gut gefallen. Ich hoffe auch hier. Vielleicht dürfen sie auch viel zeigen. Vielleicht ist es so auch ein Ding, was die Saudis immer verlangen. So ein Gimmick-Match. Das haben sie ja immer sehr, sehr gern, vor allem in den Anfangszeiten. Und vielleicht ist das auch so, dieses Ding, ja, die Frauen wollen beweisen, dass sie super krasse Sachen zeigen können, ja, diese Geschichten. Also kann man das von dieser Art sehen. Die Fehde, ja, ist halt im Moment schwierig für Raquel. Liv Morgan ist ja raus für eine lange Zeit. Ich denke, Roxanne wird übernehmen. Das heißt, man wird wahrscheinlich auch mit einem Eingriff planen und so ein bisschen wieder wahrscheinlich Rhea gegen Judgment Day stellen, was halt irgendwie schwierig ist. Rhea schwer greifbar, im Moment ist sie nicht im Women's World Title geschehen. Ich würde auch mal sagen, zu Recht nicht. Eine Pause wäre interessant, aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie für WWE ein sehr wichtiger Superstar ist. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen ein Needle Mover ist, um jetzt Roman Reigns ein bisschen zu zitieren. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Sie wird ja auch bejubelt, hat eine gute Entrance, hat ein immenses Aussehen. Und im Ring ist sie ja super stark, das darf man ja nicht vergessen. Aber genauso wie du, ist irgendwie kalt gerade. Und dann kommt so eine Ansetzung. Aber am Ende ist es halt eine Ansetzung. Ich bin ja froh, dass es nicht nur ein Singles-Match ist. Also wir sind ja beide keine Fans von Gimmick-Matches, aber hier, glaube ich, passt es sehr gut hinzu. Und ich gehe dann den Weg, wo ich sage, weißt du was, vielleicht kriegen wir so ein Priest gegen McIntyre bei Mania und einfach so Hard-Hitting, ein paar krasse Spots und dann ist es auch in Ordnung. Die Zukunft ist halt dann schwierig. Die eine steht ohne Tag-Team-Partnerin da und Rhea, was machst du mit Rhea? Das ist so im Moment etwas, worüber wir wahrscheinlich in Zukunft etwas mehr sprechen. Aber hier ist es ein Match, wenn ich jetzt so den Rest mir anschaue, ja, freue ich mich darauf am wenigsten tatsächlich. Ja, und du hast ja auch einen wichtigen Faktor gebracht. Alles steht hier unter dem nicht guten Stern der Verletzung von Liv Morgan. Also Liv Morgan tanzte ja storyline-mäßig gefühlt auf allen Hochzeiten im Moment, was den Raw-Brand anging. Jetzt ist alles in Jeopardy, ne? Was ist mit der Fehde mit Nikki Bella, die ja sehr konkret da schon ja nicht nur angeteased wurde, eigentlich war das Match schon bereit, dass man es hätte bringen können nach diesem einspannenden Segment bei Raw. Dann die Sache mit dem Judgment Day, wo sie ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und wenn jetzt es so ist, dass dass unsere gute Raquel Rodriguez jetzt den Substitute hier machen soll, dann glaube ich, dass man da relativ schnell die Sache fallen und on ice legen wird, bis Liv Morgan wiederkommt. Denn in jeder Hinsicht kann Raquel da nicht einspringen. Also Raquel ist der absolute Sidekick, das Valet für Liv Morgan. Und jetzt ist das, sag ich mal, mit heißer Nadel improvisiert und genäht, dass man sie jetzt in dieses Match da reinpackt. Rhea wird overgehen, Raquel wird irgendwie das Beste rausholen, was sie rausholen kann. Die wird das auch als Breath-Ring-Opportunity ansehen. Aber auf Sicht wird man, glaube ich, alles on hold setzen und warten, bis Liv dann wiederkommt. Wie lange fällt sie denn aus? Das dauert ja auch ein bisschen, ne? Ich habe gelesen, wahrscheinlich so ein halbes Jahr. Ja, das ist ja nichts, wo du kurzfristig improvisieren kannst. Da musst du ja wirklich abbrechen und neu erzählen. Und wenn sie dann im halben Jahr wiederkommt, musst du gucken, ob du es entweder noch anknüpfen kannst oder auch wieder Neustart machen für Liv. Weil schon hart. Die hat aus dem, was sie mitbringt, eigentlich echt auch wirklich overachieved. Also ihr Standing fürs Produkt derzeit ist ja, bei den Mädels ist ja kaum jemand, der relevanter ist. Auch Becky fast gerade nicht. Nee. Liv ist war die Nummer 1 bei Raw, muss man so sagen. Ja, also jetzt nicht, was die Skills angeht, aber was Storyline-Relevanz angeht. Genau. Ne? Also, dass man uns da nicht falsch versteht. Ja, schwierig tatsächlich jetzt, ne? Also auch Io wird da jetzt nur so ein Substitute sein, obwohl Io Champion ist. Also ja, Roxanne hätte man noch überlegen können, aber hat man ja andere Ideen gehabt mit Roxanne Perez. Darüber reden wir gleich. Ja, also so viel dazu. Das Substitute-Match gewissermaßen. Dann das Andy-1000-Tränen-Match. Jacob Fatu gegen Solo Sikoa. Ich habe mehrfach gesagt, das ist mir alles zu schnell gegangen. Das ist auch, was Solo angeht, was Jacob angeht, das alles Gefahr zu Standard zu werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch bei SmackDown. Das war alles, geht so. Also bei SmackDown hat Solo noch gesagt zu Jacob, ja, pass mal auf, also wir können das alles noch reparieren. Und du musst eben das Übliche, musst du sagen, dass du mich liebst und was da eben alles so gesagt wurde. Am Ende gab es dann wieder den Beatdown von Solo und Matteo, wie er gerne genannt wird, also Jeff Cobb. Aber es gab, also auch krass, dass mittlerweile Jacob einfach so von zwei Leuten gebeatdownt wird. Früher hat er drei irgendwie nicht gespürt, aber das passiert ihm. Man wird dann so ein bisschen eingenordet. Aber er wurde gerettet von Jimmy Uso. Ja, schönen Dank auch. Also, da sieht man eben richtig, was los ist. Also, Jimmy weiß man nicht so genau, was man mit ihm machen soll. Also, jetzt packt man ihn wieder zur Bloodline. Da rettet er jetzt Jacob Fatu. Ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt machen sie ja noch ein Singles-Match. Nein, es wird auch das für mich verschwendet. A, zu früh. B, falscher Pay-Per-View. Jacob gegen Solo. Alleine Chris, ich habe trotzdem immer noch Bock drauf. Also Solo und Jacob, auch wenn Jacob immer mehr in diese random Standardgeschichte gebuckt wird, gehört für mich immer noch zu den Sachen, wo ich bei SmackDown doch noch ein bisschen eher hingucke. Genau, also ich bin auch enttäuscht. Also ich glaube, wir beide haben da so unsere schmerzliche Vergangenheit mit Damage Control und mit den Golden Role Models. Und ich denke, hier kommt das nächste Kapitel hinzu. Ich glaube natürlich, dass das auch immer Ansichtssache ist. Aber irgendwo glaube ich schon, dass hier vor allem bei Solo Sikoa unglaubliches Potenzial geherrscht hätte, eine richtig coole Story daraus zu machen. Das hättest du ziehen können. Du hättest beide gleichzeitig gut aufbauen können. Und dann kommt halt irgendwann so dieses Match der beiden, bei welchem Pay-Per-View auch immer, um die Sache zu klären. Und es ist für mich auch zu gerusht. Aber gleichzeitig, wenn ich glaube, ich bin vom Boot runtergefallen, holen sie mich halt wieder. Ich weiß nicht, ich erinnere mich so an random Backstage-Promos auch und auch diese hier. Das ist alles echt verdammt gut. Und Solo, genau wenn er so jetzt reinkommt in seine in sein Gimmick und in das, was er gut kann, wo er sich wohlfühlt, reißt man so die Leine unter seinen Füßen durch und lässt ihn halt immer wieder verlieren. Also das ist wirklich so, seitdem er Cena besiegt hat, ein Thema, das er einfach viel zu oft verliert. Und das ist so unglaublich schade. Wenn ich mir vorstelle, irgendwie, dass man ihn so à la Umaga bucken hätte können, das hat man sich jetzt für Jacob eher genommen. Aber Weil er wird auch hier verlieren, gehe ich mal davon aus. Ja. Und was machst du dann? Ja, also irgendwo schade. Aber es kommen ja dann die anderen Kollegen wieder. Ich habe jetzt vergessen, wie sie hießen. Die Gorillas of Doom oder sowas. Gorillas of Destiny. Ah ja, genau. Nicht schlecht. und du hast ja Jeff Cobb. Es bietet natürlich immer wieder dieses Potenzial, ja, weil ähnlich so auch bei Damage Control mit neuen Mitgliedern haben wir uns immer im Kreis gedreht und haben gehofft und haben das für gut empfunden. Ich weiß nicht, welchen Zyklus wir hier durchmachen werden, wird sich zeigen, aber natürlich mit einem weinenden Auge. Match an sich natürlich ein Potenzial für Hard Hitting und trotzdem eine große Pace. Und ich glaube, das sind so Zutaten für ein verdammt gutes Match. Deswegen, ich freue mich trotzdem drauf, nur irgendwie verschenkt. Kann mir auch vorstellen, dass man da irgendwie Eingriffe macht und man schiebt es zum SummerSlam. Aber in dem Fall hier, ja, es ist zu rushed, es ist zu früh und man hat das sehr schnell im Keim erstickt und irgendwo kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum, aber erneut. Ich glaube, dass wir hier wahrscheinlich einfach zu viel drin sehen, was man bei WWE nicht sehen kann, will. Oder man sieht's und denkt sich, ja, keine Ahnung, Pech gehabt, suchen wir gerade nicht. Es muss ein Homelander sein wie Cody oder es muss ein gut aussehender Randy Orton sein oder eben ein Cena in seinem letzten Abschiedsjahr oder eben Roman Reigns. Und dann vergehen so die Jahre und Monate und dann steckst halt fest in der Midcard, was auch ja in Ordnung ist, I guess. Ja, aber gerade die Namen, die du genannt hast, hätten für mich eigentlich eine Chance dargestellt, dass die Bloodline 3.0 oder wie auch immer .0 unterm Radar fliegend sich finden kann. Also die wären ja zweite Geige gewesen. Hättest du da so eine kuschelige Family Reunion machen können? Yeah. Aber WWE kann es nicht. Sie haben es auch bei Damage Control vergeigt und sie haben es auch hier vergeigt. Oder sie wollen es nicht. Ich will das jetzt nicht, will mich da nicht festlegen. Aber die einzige Option, wie du dieses Match irgendwie noch retten kannst Richtung SummerSlam, ist eigentlich, dass du es gar nicht richtig stattfinden lässt, sondern du lässt sie in den Ring kommen und dann kommen Tama Tonga und Tonga Loa und greifen mit Lothar Matthäus da dann Jacob an und kriegen ihn auch relativ schnell platt und dann hast du einen Beatdown und dann wird's No Contest oder irgendwie sowas, oder DQ oder was auch immer. Und dass du dann irgendwie Jacob gegen die Bloodline dann stellst. So, das ist dann auch jetzt irgendwie low, aber zumindest kriegst du dann noch bis zum SummerSlam vielleicht irgendwie. Ja, und du schützt Solo Sikoa ein bisschen. Eben, ja, denn ja. Also was Jacob da auch promomäßig von sich gibt, das ist wirklich traurig. Also bei SmackDown hat er zum Beispiel gesagt, wo habe ich es denn? Seit Fatu den US-Titel gewonnen hat, habe Solo sich verändert. Solo hat sich seit Monaten kein Stück verändert. Der ist konstant der Solo-Arsch, so Storyline-mäßig. Der Anführer der Bloodline, der irgendwie Jacob die ganze Zeit eigentlich schon als Handlanger gesehen hat. Und das ist biederes Promo-Gedöns, was Jacob da droppen muss. Und alle warten nur darauf, dass er sagt, I'm all gas, but no brakes oder no brakes, no just, ich weiß es nicht, keine Ahnung, jetzt auch völlig egal. Und das ist einfach blöd, weil genau wie Solo als Enforcer von Roman großartig war, war Jacob als Enforcer von Solo großartig. Also ich werde nie vergessen, wie er immer seine Hände zusammengehalten hat. Also ja, I love you, my tribal chief. Das war so, ich glaube, die einzigen, die erkannt haben, wie großartig das, zumindest die einzigen, die es großartig fanden, so müsste man es vielleicht sagen. Aber was Jacob da gemacht hat als der Knuddel-Werwolf, das war große Klasse. Und jetzt ist er der pseudo-aufrichtige Babyface-Standardtyp. Schade. Obwohl er im Ring immer noch einfach so klasse ist. Also, genau. All gas, but no breaks oder irgendwie so. Whatever. Ja, schauen wir mal, was passiert. Und dass man hier einen Fuck-Finish relativ schnell machen kann, ist allein deswegen angebracht, weil du ja echt 6 Matches auf der Karte hast, was für WWE-Verhältnisse ja viel ist. Und da kannst du auch mal eins irgendwie knicken. Yo, was haben wir noch? Asuka gegen Jade Cargill. Guten Appetit. Also, da habe ich ja diverse Probleme. Also, Asuka kann man ja verstehen. Die kommt jetzt wieder, war lange verletzt. Sie ist ja auch jung, keine Ahnung, 44, ich weiß es nicht. Aber dass du Jade Cargill über Roxanne Perez gehen lässt, da habe ich echte Probleme, weil Roxanne, finde ich, sich so super, wir haben es mehrfach gesagt, sich so super elevated hat im Main Roster. Das ist einfach schade, zumal Jade auch irgendwie mal da, mal nicht da, dann hier mal, dann irgendwie wieder weg und dann wieder ein bisschen trainiert, dann wieder ein bisschen Urlaub. Also keine Ahnung. Und jetzt lese ich, dass Jade Cargill ihren großen Push bekommt und bald wohl auch eine Titelregentschaft folgen soll. Sei ja okay, kommt jetzt irgendwie nur ein bisschen später. Vielleicht war sie vorher auch noch nicht in-ring-technisch so weit. Klammer auf, wer weiß, ob sie es jetzt ist, Klammer zu. Müssen wir dann mal abwarten. Aber ich habe damit irgendwie ein echtes Problem, weil, Stichwort, wir wollen die jungen Leute mal ein bisschen pushen. Also Roxanne Perez Halbfinale, da war auch dann schon vorbei. Und die anderen haben es dann auch gar nicht erst in die Runde 2 geschafft. Wobei, ja, Stephanie Vaqueur raus, erste Runde. Und der Rest auch raus, erste Runde. Wobei ich sehe gerade viel mehr junge Talente, wenn du Ivy Nile noch dazu zählen willst. Vielleicht Elba Fire, aber die muss eher damit rechnen, dass sie bald entlassen wird. Ja, also man hat da auch bestimmte Mädels gar nicht erst reingesteckt. Ja, Grüße gehen raus an Julia. Gut, Chris, ich weiß nicht, Asuka ist auch irgendwie durch. Und, boah, ja gut, vielleicht wird es interessant zu sein, was Asuka aus Jade rausholen kann. Vielleicht machen sie irgendwas Gutes draus, aber irgendwie will da das Herz nicht höher schlagen. Ja, verstehe ich. Ich bin auch tatsächlich irgendwo enttäuscht, dass man da sich nicht mehr auf die Jungen verlassen hat. Also wenn ich mir vorstelle, Julia war da tatsächlich nicht mal in der ersten Runde dabei, was ich irgendwie nicht mal glauben kann. Ich bilde mir an, sie bei irgendeinem Qualifikationsmatch gesehen zu haben, aber offenbar... Ich auch. Ich bilde es mir, ja, oder? Aber Wikipedia hat uns dann verarscht, aber... Ich finde es jetzt gerade auch nicht. Aber gut, ich glaube, die Leute werden uns dann darauf aufmerksam machen. Aber grundsätzlich egal, sie steht ja nicht im Finale und unsere Argumentation ist die, dass man hier hätte vielleicht eine von den dreien ins Finale zumindest booken können. Jade Cargill und Asuka ist ein super gefährliches Match. Also Asuka ist natürlich großartig im Ring, aber du hast schon gesagt, ist halt auch schon etwas älter geworden. Und wir haben halt bis jetzt Cargill schon angemerkt, dass sie da eine Gegnerin braucht. Ja, also ich weiß nicht, das Mania-Match gegen Naomi, ja, geht so, würde ich mal sagen. Und das Problem bei ihr ist halt immer dieses heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt. Elimination Chamber, ich sag's nochmal, richtig cool, mega, hat Spaß gemacht. Und dann kommen dann dämliche Storylines. Und jetzt ist wieder heiß und es soll eine Titelregentschaft folgen. Weißt was? Fair enough, probieren wir es. Weil ich bin ja grundsätzlich noch immer der Überzeugung, dass da ein riesen Star drinsteckt. Wenn sie gewinnt, dann geht sie gegen Tiffany Stratton. Ah, schwieriges Match. Also wir werden irgendwann drüber reden müssen, aber das wird ein unglaublich schwieriges Match. Ein Match, das auf dem Papier eigentlich großartig werden sollte, wird aber super schwierig. Asuka, ja, würde dann gegen Io gehen, wäre natürlich irgendwo interessant und hätte ich Bock drauf. Aber ich glaube, man baut hier tatsächlich Jade Cargill auf. Das Match, ja, ich möchte irgendwie, auch gefährlich. Es ist so, hängt halt von Jade ab, muss man sagen, wie weit sie da ist, aber ich verstehe auch, wenn da ein bisschen Ungeduld und Leute schon sagen, sie sind ein bisschen genervt, weil man halt irgendwie mit ihr nichts Ganzes und nichts Haltendes macht. Von daher finde ich es ja grundsätzlich irgendwie interessant, weil es halt eine komplett neue Paarung ist, es ist eine frische Paarung, aber ich finde es ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, mit Roxanne Perez hattest du hier die perfekte Gegnerin für Asuka. Es wäre ein gutes Match gewesen, Roxanne hätte sich elevated, hätte die Krone bekommen. Man stelle vor, 4 Sterne hätte man da rausholen können, locker. Und dann die Zukunft. Man stelle vor, wie gut Roxanne diese Krone verkauft hätte. Sie wäre, glaube ich, als Heel-Persona, sie hätte das so gut verkauft. Ich sehe es vor mir. Also irgendwie eine... Auch auf Judgment Day, das hättest du so geil machen können. Nur ist Liv leider raus, aber auch ohne Liv. Ohne. Das, ach, fuck. Ja, hätte sie gesagt, schau, ich bin jetzt die Queen. Und Liv ist ja weg, ich übernehme auch gleich den Titel von Liv. Übrigens, Raquel, ich helfe dir da. Und bam, dann hast du halt für die Zukunft ein super Fede, wenn Liv Morgan wieder da ist. Und Roxanne wäre dann für mich, wäre sie angekommen. Die anderen sind einfach nicht angekommen. Am meisten noch Stephanie Vaquer, ihre Sieg-Loss-Strähne ist ganz gut. Julia, ja, hängt mit Selina Vega fest, was mich halt sehr traurig macht. Aber ja, das ist die falsche Paarung, sind wir uns ehrlich. Aber ich möchte irgendwie nicht ein Heuchler sein. Ich finde Kalin irgendwie noch immer, da ist was drin, da ist was dabei. Und ähnlich wie bei Jey Uso habe ich am Ende gesagt, ja, schauen wir es uns einfach mal an. Deswegen schauen wir es uns mal an und ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier aber beide kein, ja, es wird, glaube ich, nicht mal ein 3-Sterne-Match. Aber wer weiß, ich möchte nicht so negativ sein. Aber wer weiß, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ich bin da wirklich also ein bisschen negativer, weil du hast jetzt auch gerade nochmal diese Sache mit Roxanne Perez nochmal mir richtig vor Augen gehalten. Ich bin tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich bin Roxanne Perez Fanboy mittlerweile. Die macht das wirklich gut. Main Event vielleicht auch nicht, hoffentlich nicht. Cody Rhodes gegen Randy Orton. Na Chris, noch Fragen? Ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts dazu zu sagen. Es ist das Traum. Wir haben ja auch User-Fragen, also das ist ja auch wichtig. Nein, wir müssen was dazu sagen. Gut. Also ja, ein bisschen vielleicht. Es ist das Traummatch, glaube ich, von Triple H. Ich glaube, dass er lange schon drauf wartet. Ich glaube, dass Orton und Cody schon sehr lange drauf warten. Es gibt eine irre Vergangenheit, wir haben das schon alles besprochen und jetzt kriegen sie es. Ja? Das Problem ist halt, das wird ein langes Match. Ich glaube, das wird ein brutal langes Match. Also ich glaube sogar, dass wir hier an die 35 Minuten gehen. Und es wird ein Match, das wird ein Orton-Match. Es wird sehr langsam geführt werden. Weißt du, was noch dazu kommt, was auch schlimm ist? Was kommt noch dazu? Es wird ein Cody-Match auch noch. Und das macht es dann ja auch nicht besser. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ich denke, es wird viele Fans geben für dieses Match. Und ja. Ich glaube, das wird auch, die Saudis werden da mitsingen. Und es sind natürlich zwei Entrances und Entrance-Theme-Songs, die werden da abgehen. Es werden das Theme vom Orton weiter singen, so selbst nachdem es zu Ende gegangen ist. Und dann kriegen sie ein Wrestling-Match 35 Minuten. Ja. Das ist natürlich für andere, uns beide, etwas schwierig. Ja. Und für mich, was für mich schwieriger ist, also die Sternebewertung ist halt schwierig bei sowas. Ich denke schon, dass die beiden sowas wie 4 Sterne zeigen werden. Aber ich würde locker 4 Sterne plus geben, bin ich mir ganz sicher. Aber es wird halt, das ist ein Match, das ist live schwierig. Da gehe ich, da hast du einen guten Punkt am Anfang genannt. Was für mich halt dann so ein Thema ist, die Zukunft. Der Sieger kriegt ein Championship-Match, ja. Also, ich möchte auch niemandem mehr was vormachen. Ich will irgendwie nicht Cody gegen Cena sehen. Vor allem nicht jetzt, wo Cena sich irgendwie gefunden hat. Ich will das nicht. Also, wehe, sie machen dann irgendwie sowas, ja, Cody wird ihn bekehren und dann kommt die Fackelübergabe. Also, please not. Auf der anderen Seite, Orton gegen Cena hatten wir halt auch. Und da wird es dann schwierig. Und deswegen wird es wahrscheinlich Cody, dann holt er sich wahrscheinlich den Titel beim SummerSlam zurück oder ich weiß nicht. Macht man einen Triple Threat, indem man hier einen Fuck findet? Nee. Ich kann es nicht retten. Also das Match und die Zukunft, was dieses Match uns für den SummerSlam aufbereitet, sind so Sachen, auf die freue ich mich nicht wirklich. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so Bock drauf tatsächlich. Ja, schwierig. Ich habe geglaubt, ich kann es retten. Jetzt bin ich ein bisschen in Schwierigkeiten, merke ich. Aber du hast es gut gemacht. Ja, okay. Hat perfekt. Nur nicht funktioniert, aber du hast es gut gemacht. Aber es kann ja trotzdem, muss ja nicht immer funktionieren, auch wenn es gut gemacht ist. Ja, also wenn ein Kreisligist gegen einen Bundesligist richtig gut spielt, wird er trotzdem im Zweifel nicht gewinnen. Aber das war jetzt nicht. Oh Gott, das war was für ein fieser Vergleich. Das war jetzt nicht auf deine Überzeugungskünste gemünzt. Gott bewahre. Aber ich finde, du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen noch. Der Gewinner geht beim SummerSlam wohl gegen John Cena oder gegen Punk. Aber denken wir, dass er dann Cena sein wird. Und dann wird es Cody sein müssen. Ja, also es muss Cody sein. Ja. Geht gar nicht anders, denn mit Randy haben wir es hinter uns gebracht. Eher hättest du hier sogar tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, hättest du mit Sami Zayn ins Finale gehen sollen. Das wäre ein bisschen spannender geworden, weil er immer von Championship spricht und so weiter. Hier weiß jeder, dass Orton ziemlich sicher nicht gewinnt. Und stell dir mal vor, Cena gegen Orton beim SummerSlam als Rematch von, wo haben sie das letzte Mal gegeneinander gekämpft? Ja, Backlash. Keine Ahnung. Bitte? Ja, Backlash. Ja, schönen Dank auch. Also, da hast du ein Backlash-Rematch. Und weiß nicht. Und ich möchte tatsächlich, dass Cody das Match gewinnt, weil ich sehr gespannt bin, wie die Reaktionen für Cody beim SummerSlam sind. Ich liege ja immer falsch, was Cody angeht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fans langsam auch, also wir sind damit jetzt auch vielleicht durch. Aber ich lag immer falsch. Also werde ich auch jetzt falsch liegen, was Cody bestimmt angeht. Aber wenn es zum SummerSlam-Match Cody gegen Cena kommt, boah, bitte lass Cena gewinnen. Also das wäre wichtig. Also denn Cody als Champion, da bist du doch gelangweilt von Tag 1 an, glaube ich. Also ich hoffe sehr, dass Cena overgeht, aber ich kann mir keinen anderen Pay-Per-View mehr vorstellen, wo Cena den Titel abgibt, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass er wirklich mit dem Titel retired. Und am Ende ist Cody der Posterboy. Und das wäre halt dann am Ende, wo sich der Kreis schließt, nicht wahr? Also das fühlt sich so ein... Du sagst immer, die feiern sich Backstage, die Writer. Ich glaube, die feiern sich extrem mit so einem Ende. Wie es angefangen hat mit Cena's Heel-Turn gegen Cody. Und dann wahrscheinlich kommt auch Travis Scott wieder beim SummerSlam vorbei und Cody gegen beide setzt er sich durch. Und dann am Ende sehen wir einen Cena, der am Titel festhält und langsam bekehrt er sich wieder. Und dann sagt er, ja, es tut mir leid und streckt die Hand von Cody in die Höhe. Ist mir schlecht. Dem neuen WWE-Champion. Also das ist halt das, was passieren wird. Und das wäre, boah, also das ist so ein Moment, das stinkt nach Pause von WWE dann. Ja. Eigentlich kriegst du es nur gerettet, wenn Dwayne Johnson jetzt zurückkommt und Cody zum Titel verhilft, weil er mit Cody die Rechnung noch offen hat. Aber auch da werden die Fans, sie werden es kaufen. Sie werden es kaufen. Ich würde es vielleicht auch kaufen, weil du musst das jetzt langsam mal beenden. Also das ist angeteased worden, es ist nichts gekommen. Der Heel-Turn mit Cena wurde angeteased, mit Rocky ist es nichts gekommen. Und das ist ja auch schon wieder fürchterlich. Alles hängt davon ab, ob Rocky gerade mal Bock hat, vorbeizukommen oder nicht. Und wie es denn mit Martin Scorsese aussieht. Keine Ahnung, ob der Film schon abgedreht ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Muss ja erst mal gucken, ob ich mir den neuen Brad Pitt da F1 angucken will. Ich bin eher sehr, sehr zurückhaltend. Aber Ich muss ihn schauen. Ja, du musst sowieso. Du bist ja Formel 1 Gucker. Und ich habe mega Angst vor dem Film. Aber ich muss es schauen. Ja, ich muss auch schauen. Ich glaube, der wird absolut Standard, glaube ich. Also, ja, ich befürchte es auch. Also ich habe mal geguckt, IMDb hat 7,8, glaube ich, im Schnitt gegeben und Metascore 70. Und 70 ist immer, also Metascore ist immer, sage ich mal, die ein bisschen intellektuell anspruchsvollere Database. Und wenn die 70 gibt, dann ist das ein solides Zeichen, sagen wir mal. Also, aber eben auch kein, was weiß ich, kein... Hast du den Niki Lauda-Film gesehen? Ja, den fand ich zum Beispiel gut. Der war fantastisch. Den fand ich richtig gut mit hier Daniel Brühl. Der hat ja Niki Lauda überragend gespielt, fand ich. Aber ich fand die ganze Story süß. Ja. Ich fand die Schauspieler, beide Hauptdarsteller, fand ich mega gut. Das war wirklich, wie hieß denn der nochmal? Hemsworth. Ja, der Film. Genau, Thor hieß der Schauspieler, richtig. Ich kann ja mal... schnell schauen. Also Drive to Survive ist, glaube ich, die Schrott-Netflix-Serie. Das ist die Netflix-Geschichte, genau. Ich mache einfach mal Daniel Brühl, dann wird es ja hoffentlich... Wie ist denn der? Es gab ja auch noch den mit dem Batman, da irgendwie Le Mans 66. Rush. Alles für den Sieg oder so, keine Ahnung. Genau. Und der, also den Le Mans 66 fand ich stark, Rush fand ich stark. Aber ich habe den Trailer gesehen und ich habe irgendwie, boah, ich weiß nicht, also Brad Pitt, der sucht sich ja die Rollen wirklich handverlesen aus mittlerweile. Also irgendwie muss er wirklich überzeugt gewesen sein, sei es, weil es ein mega geiles Drehbuch ist oder weil es mega geiles Geld war. Keine Ahnung. Aber der Trailer hat mich, ja, also hat mir Angst gemacht. Mir auch. Der wirkte so langweilig B-Movie-mäßig mit tollen Spezialeffekten. Aber ich werde wohl reingehen. Also wir gucken uns beide an und dann machen wir bei irgendeiner Review dann unseren Senf. So, jetzt sind wir gerade ein bisschen abgedriftet. Passt aber auch ganz gut. Wir haben ja eh nur über Cody und Randy gesprochen. Da kann man gar nicht genug abdriften. Driften ist auch so wie Formel 1-mäßig. Also wir sind heute ja auch mit versteckten Anspielungen dabei, ohne dass wir es merken. Ja, gucken wir mal, was passiert. Vielleicht wird ja das Match ähnlich wie der Film besser, als wir glauben. Vielleicht wird es aber das, was wir befürchten. Also ich denke, auch eine halbe Stunde können wir uns hier vielleicht wohl drauf einstellen. Ja, alleine schon, ja, Randy muss ja auch seine Moves machen. Und bis er die gemacht hat, er ist ja nicht der Schnellste. Das dauert ja alles. Also es muss eine halbe Stunde eigentlich sein. Und es wird grundsolide, es wird sehr sauber geworkt werden. Es wird oldschool. Und wer sowas mag, wird's feiern. Also die werden da auch nicht enttäuschen. Jetzt mal, nur weil ich jetzt hier immer so polemisch daherkomme. Das wird schon für Wrestling-Fans ein gutes Match. Und man wird sich da auch nicht lumpen lassen, da eine kleine Story dazu erzählen. Irgendeiner, ja, Travis Scott zum Beispiel. Vielleicht trällert er einen Schlager und dann ist Cody abgelenkt. Mal gucken, vielleicht lässt er ja auch wieder irgendein das Trommelfell platzen. Das müssen wir alles mal abwarten, was Travis Scott da bringt. Ob Rocky kommt oder nicht, eher nicht. Werden wir mal abwarten. Ja, wir sind in Saudi-Arabien, das sagt alles und den Rest müssen wir hinter uns bringen. So, und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir auch beim angenehmen Teil angekommen, nämlich bei den Grüßen an die Userschaft. Wir haben ja gesagt, wir müssen uns da und wollen uns vor allen Dingen auch mal wieder ein bisschen Zeit für nehmen. Gab ja noch einige kritische Worte diesbezüglich, können wir auch nachvollziehen. Also legen wir mal los. Ich fange mal, weil auf der Startseite nichts ist, fange ich mal mit dem Board an. Und da grüße ich, wie sich's gehört, DJ S-Blade, der sehr, sehr schnell wieder kommentiert hat beim letzten Podcast und war ganz begeistert, dass JME wieder dabei war. Und er hat tatsächlich gesagt, ohne JME kein Andi, so lehrt uns die Geschichte. Und was die Podcasts angeht, ist das tatsächlich richtig, muss man tatsächlich sagen. Ohne die Podcasts mit Jens und Zack wäre ich wohl nicht selbst auf die Idee gekommen, sowas zu machen, das stimmt. Mich hier hat Fragen gestellt, da verweise ich bitte dann bei uns im Board nachzugucken, denn unser Jens hat sich mit ihm gefühlt über Seiten diesbezüglich ausgetauscht, deswegen sei er herzlich gegrüßt und die Diskussion über seine Fragen kann man im Board nachlesen. Ferner gehen Grüße raus an Günther M., wir hatten ihn letztens schon angesprochen und, oh, er sagt gerade, naja, wenn WWE, Frischlinge eine Storyline, die so demütig sind, dass sie sich die nächsten 150 Jahre nicht davon erholen. Achso, 150 Jahre. Ich dachte, er hätte jetzt hier irgendwie Bezug zu Thomas Mann gebracht, der ja auch 150-jährigen Geburtstag hatte. Aber so tief kulturell wollen wir heute nicht reingehen. Dann grüßen wir den Real Bad Guy, der sich auch gefreut hat, dass Jens mal wieder da ist. Und Chris, dein Goldfisch-Vergleich aus dem letzten Podcast sehr gelobt hat. Ich glaube, du hast darauf auch schon reagiert. Sayomi herzlich gegrüßt, hat auch mal wieder bei uns reingeguckt, obwohl er längere Zeit sagte, er hat schon länger nicht mehr reingehört, obwohl er uns immer gern gehört hat. Das ist eine verwirrende Argumentation, aber er hat ja auch tausend andere Sachen zu tun. Deswegen freuen wir uns immer, wenn er mal die Zeit findet, reinzuhören. Gleiches gilt für Rivera, der aber in einem kleinen Irrtum befangen zu sein scheint. Denn er sagt, wenn JME und Julian die Raw-Review gemacht haben, dürfte Julian noch minderjährig gewesen sein. Jaha, nur unser Julian 0815 sowieso, der war damals noch minderjährig. Der Zack Attack, der Julian, der die Raw-Reviews gemacht hat, der tatsächlich nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch habe, denn Jens und mich hier haben sich da irgendwie länger ausgetauscht. Dann hat sich Chris irgendwie auch noch da gemeldet, der irgendwie das ganz gut findet, wenn man ihn jetzt Chris Killings nennen würde. Rigel sei herzlich gegrüßt. Er wirft uns zwar schlechtes Marketing vor, weil wir JME doch mal in den Titel hätten packen sollen. Das hätte 2 Millionen User mehr gezogen, aber wir sind ja die Bescheidenheit in Person. Trotzdem fand er den Podcast dann doch irgendwie erträglich. Ja, das waren die Grüße ans Board und jetzt wollen wir uns mal YouTube wieder zur Gemüte führen. Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich hier folgende Grüße einmal Leon7474. Er bittet, dass wir WWF Backlash 2000 mal uns vornehmen als Classic Review. vielleicht im Sommer-Herbstloch oder nächstes Jahr. Ach, das sagt er auch jedes Jahr. Also steht da Tropfen, höhlt den Stein. Also Chris, wir müssen, also bitte jede Woche das bringen, weil dann irgendwann sind wir genervt und machen das. Also bitte noch ein, zwei Mal, dann bin ich soweit, mir die Show anzugucken. Und dann machen wir das eben mal, Chris, oder? Wir sind ja so lieb. Ja, ist vielleicht irgendwie so eine Idee, wenn jemand von, wenn wir vielleicht im Urlaub sind, dann bringst du das halt irgendwie, wenn man es schon vorher aufzeichnet oder sowas. Also das ist eine gute Idee. Ja, ist nicht unmöglich, lieber Leon. Michael Krause, servus, liebe Leute. Immer wieder schön, Woche für Woche euren Podcast zu hören. Selbst wenn man kaum etwas WWE schaut, ist man dank euch auf dem Laufenden. Diese Hingabe und Arbeit ist mehr als herausragend und nicht als selbstverständlich anzusehen. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Hingabe, Chris, auch nicht schlecht. Eigentlich labern wir hier nur rum, wie schlecht alles ist, aber das Hingabe. Wir sind also voller Hingabe. Vielen Dank, ja. Sunwater, vielleicht werden wir nach Wochen mal wieder gehört. Ja, Sunwater, ihr wurdet's gehört. Leon hat geschrieben, 90 Minuten ist anscheinend die neue Deadline. Da geht nichts drüber. Chris Mania haben sie es kaum unter 2 Stunden gemacht. Schöne Zeiten. Ja, da ist wieder die Droge Nostalgie, meine Damen. Eieiei, wir kriegen es aber heute richtig, ja. Die Kinnhaken, Mann, ich wabbel nur noch da hin und her im Ring. Vibewave sei gegrüßt, der ging ein bisschen drauf in den Inhalt der Folge hinein. Chris Pieper bedankt sich für den Podcast. Er fragt, wo ist denn Ludwig Kaiser abgeblieben? Bei Raw im Backstage-Segment. Genau. Ja, er ist ja leider echt irgendwie untergegangen. Manche sagen, man wird ihm als El Grande Americano bringen. Ich lache mich tot. Aber El Grande Germanico vielleicht. Germanico. Das wäre doch was. Das ist nicht so schlecht eigentlich. Er fragt, wer gewinnt King of the Ring? Ja, Cody. Cody Rhodes, genau. Kebab-Kind, JMI, wie geil ist das denn mit vielen Fire-Emojis? Also Jens liefert hier auf voller... Ja, wir kriegen aufs Maul und Jens wird auf Händen getragen. Ja, schönen Dank. Das stimmt, man. Den Napalm-Angriff müssen wir einstecken und schützen da, JMI. Aber das nehmen wir auf unseren breiten Nacken. Na, auf jeden Fall. Da. Auf jeden Fall. Alles für den Jens. Fabian ist gegrüßt. Da geht es um die... ich glaube, es waren die Streaming-Dienste, über die wir gesprochen haben. Felix Richter fragt, ob es noch Innovationen im Ring gibt oder ist alles schon mal da gewesen? Boah, gute Frage. Das ist eine tiefe Frage, aber... Also ich glaube, alles war irgendwie schon mal da, aber ich glaube, ab und zu kriegst du irgendwas, was dann doch wieder kickt. Sei es, dass Rocky da so ein bisschen den Final Boss rausholt, auch wenn das natürlich sowas von Oldschool war. Aber... Er holt dann wieder was raus. Oder jetzt China, Copy-Paste, Hypebomb auf einem anderen Level. Das sind so Sachen, die sind nicht neu, aber sie sind dann irgendwie doch wieder neu. Und auch im Ring finde ich ab und zu so eine kleine Nuance, die dann wieder so, ja, okay, hat man zwar irgendwie, aber dann doch. Also ich glaube, die Antwort ist ja und nein zugleich. Das ist wieder so eine pseudo-intellektuelle Antwort, aber ich finde, irgendwie kommt dann manchmal doch was, wo man dann sagt, boah, fresh. Ich glaube, man wird immer irgendetwas Neues liefern können. Ich glaube, es ist einfach jeder, es wird immer kreativer, es wird immer athletischer, auch von den Superstars. Keine Ahnung, ich habe auch geglaubt, so ein Moonsault ist das höchste Gefühl und jetzt gibt es Corkscrew, 450 Splash, keine Ahnung. Manche gehen wahrscheinlich schon auf einen 600 Splash. Also da gibt's ja wirklich absurde Dinge und ich denke, da wird man sicherlich immer wieder was Neues liefern können. Jose Jack Mourinho hat ein Spiel, das finde ich auch ganz cool, ist jetzt für die Folge, glaube ich, zu lang, aber wir können so ein, zwei davon spielen. Pin oder Kickout? Jede Frage bekommt eine kurze Antwort, entweder Pin. Das finde ich gut. Genau, ja, Zustimmung oder Kickout? Nein, Ablehnen. Wir können das ja mal spielen und zwar mit dem ersten Satz. Das gebe ich dir und du sagst dann Pin oder Kickout. Roman Reigns ist der größte Champion der Moderne. Muss ich Moderne definiert kriegen? Also wenn Moderne heißt der letzten 5 Jahre, würde ich sagen Pin. Wenn Moderne heißt der letzten 15 Jahre, würde ich sagen, ja, auch Pin. Ich bin, glaube ich, auch bei Pin. Sogar für, was war eine gute Regentschaft? Die CM Punk Regentschaft von 4,43 war ganz gut oder 4,34. Aber ich glaube, der Moderne, da kann man Pin sagen, ja. Ja, doch. Also ich überlege auch gerade, was war denn besser als Reigns die letzten 15 Jahre? Da fällt mir wirklich nichts ein. Auch Punk. Punk war super mit Summer of Punk und so. Aber irgendwie, Roman war noch, also Punk war revolutionär und Roman war Big Time. Ich kann es nicht beschreiben. Ich sag Pin. Ja, ich auch. Am Ende, ich weiß nicht, was war das? Die drittlängste Regentschaft aller Zeiten? Ja, das war schon. Das ist schon ziemlich krass. Das zweite wäre, CM Punk hätte nie zurückkommen dürfen. Oh, schwer. Also, jetzt kommt es auch noch, welcher Perspektive man es sieht. Ich sag die Frage zu AEW oder zu WWE? Das kommt noch dazu. Ich habe es jetzt für WWE interpretiert, tatsächlich. Ja, mach mal WWE, ja. Ja. Ja, Kick-Out. Denn es tut ihm nicht gut, aber es tut den Fans gerade ganz gut. Und ich hätte sonst nicht Cena gesehen. Also für ihn ist es schlecht, da bleibe ich bei. Für ihn ist es schlecht, aber für WWE ist es gut. Und deswegen Pin-Kick-Out. Das ist eine sehr gute Antwort. Machen wir noch ein drittes? Ja, was hast du denn? Ich bin auch bei Kick-Out. Bei AEW wäre das aber ein Kickout so bei 1 gewesen. Weil dieses Video und diese Emotion, das war wirklich, das möchte ich nicht gemisst haben. Aber Kickout heißt doch Ablehnung, Pin. Dachte ich. Nee, ja, Ablehnung. Er hätte nie zurückkommen sollen. Ach so. Abgelehnt. Okay, er hätte doch genau. Zu. Ja, verstehe. Dann habe ich, aber ich habe ja eh beides gesagt insofern. Genau, du hast beides gesagt, genau. Das dritte. Aber das Video war auch, das gucke ich mir immer noch ab und zu mal an, leider. Das ist mega. Absolut. Also, das ist unglaublich. Das dritte ist schwierig, glaube ich, für uns, weil wir nicht im Produkt von AEW drin sind. Ach so. Ja. Deswegen, keine Ahnung, ob AEW ist spannender als WWE. Können wir nicht beantworten, glaube ich. Machen wir das vierte noch. Die anderen können wir für die nächsten Folgen aufheben. Ja, sehr gern. Das ist eine sehr geile, sehr geile Sache. Super Idee. Sehr gute Idee. Heel-Turns sind besser als Face-Turns. Pin. Deutlicher Pin. Ja, und zwar bei 1. Ja, nee, geht ja gar nicht. Pin ist ja immer 3. Was rede ich denn da? Entschuldigung, Tap-Out bei 1 wie Gunther bei Mania. So. Oh Gott. Ja, da stimme ich zu. Das ist quasi der Slam-Dunk. Also künftig mit Pin, wenn wir sagen, es ist ein eindeutiger Pin, sagen wir Tap-Out, Gunther-Tap-Out. Dann weiß jeder, okay, Gunther, das ist mehr als eindeutig. Nee, also das spielen wir öfters. Also gerne auch die restlichen übernehmen auf die nächste. Ansonsten komme ich hier wieder zurück, aber auch gerne auch weitere schon stellen. Unbedingt. José hört uns, glaube ich, auch immer relativ regelmäßig. Ich weiß gar nicht, ob er auch gerade einen Verein hat. Bei Fenerbahce, aber. Ja, bei Fener, genau. Aber da hat er ja aber zu mal Zeit, hier auch den Podcast zu hören und dann noch die Fragen. Also bitte Fragen immer aktualisieren. Und jetzt mache ich mal richtig auf erbärmlich Content-Klauer, YouTube-Freak, Vogel. Und gebt uns bitte auch immer, ob ihr ein Kick-Out oder ein Pin gemacht habt. Das interessiert uns nämlich sehr. Ja, Klammer auf, interessiert uns natürlich mega gar nicht. Also ehrlich gesagt sogar tatsächlich doch interessiert mich, weil da kommen tatsächlich immer ganz interessante Sachen, an die Chris und ich nie gedacht hätten manchmal. Und außerdem, ich kenne mich ja nicht aus mit solchen neumodischen Sachen, aber ich habe gehört, je mehr Leute schreiben, desto besser sei das für irgendwas. Ja, dass man dann irgendwie besser gerankt wird oder so, keine Ahnung. Also schreibt's in die Kommentare. Am besten jeder. Genau. Und unbedingt einen YouTube-Account anlegen, dann kann man auch schreiben. Alter, ich habe sowas bis heute nicht. Aber gut, du musst ja nicht. Du bist, nee, genau. du bist ja hier, um die Fragen zu beantworten. vielen Dank, José Jack Mourinho. Ich will noch eine machen, das macht Spaß. Okay, machen wir noch eine. Interessant. Intergender-Matches sollten im Mainstream erlaubt sein. Aber was, also das heißt, dass auch wirklich ein Kerl gegen eine Frau kämpfen darf, ja? Ja. Boah, das ist das. Also da gibt es für mich Argumente in die eine wie die andere Richtung. Ich glaube, ich mache die Cue und verlasse den Countout. Ich verlasse den Ring, lass mich auszählen. Nee, also Also ich mache so. Finde ich sauschwer, ehrlich gesagt. Ich mache so ein Pin bis 3 und dann kicke ich out quasi. Aber es ist schon zu 3 gezählt. Keine Ahnung. Ich fände es interessant. Keine Ahnung. Achso, du sagst ja, aber kickst dann aus, aber zu spät oder was? Oder? Genau. Ah, okay. Genau. Ja, ich verlasse den Ring. Du verlässt. Ich habe ja auch den Gürtel. Ja, das ist der Championship Advantage. Also ich darf mich ja auszählen lassen. Stimmt, fair. Aber erzähl mal, das ich finde, da kann man wirklich stundenlang drüber diskutieren, ja, über das Thema. Ja, es ist halt auch so, super schwierig, über sowas zu sprechen, bevor die Leute irgendwie sofort angefressen sind. Aber ich denke mir irgendwie, die Frauen im Roster sind eh schon mittlerweile so unglaublich athletisch und stark. Klar, du wirst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Rhea Ripley gegen, keine Ahnung, irgendjemand, obwohl Rhea kannst du fast gegen jeden stellen. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Das wird ein gutes Match. Aber weiß nicht, Candice LeRae gegen Brock Lesnar brauchst du jetzt nicht probieren, ja, zum Beispiel. Aber wobei Candice hat bei PWG richtig geile Intergender-Matches mit jedem. Darin, ja. Richtig geile gemacht. Bei Battle of LA habe ich ein paar gesehen. Also die war faszinierend, die war gegen die Jungs stärker als gegen die Mädels tatsächlich. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich an da großartige Matches. Im Main Roster hat sie das nie hinbekommen. Nee, also mit das Mädels war sie nie so richtig rund, aber gegen die Jungs war das eigentlich immer, fand ich damals, ist auch jetzt 10 Jahre her, ne? Ja. Aber richtig gute Sache. Nee, weißt du was, ich kick da nicht mal aus. Ja, kann ich total verstehen. Aber es ist ja nicht mal verboten, oder? WWE macht so das Prinzip nicht, glaube ich. Ja, PC, ne? Also wir wollen da ja kein Stress haben und so. Ich kann das auch irgendwo verstehen, ne? Aber, also, wenn man es jetzt mal auch aus wrestlerischer Perspektive betrachtet. Ja. Da ist was drin, ja, also aus künstlerischer Perspektive. Wie machen die es? Wie delivern die das? Wie setzen sie es um? Ich glaube auch, dass beide da echt Spaß dran haben können, wenn das gute Leute sind. Ich glaube, also, dass das viele Damen auch schon gefordert haben in sämtlichen Interviews. Ja, also ich glaube, wenn du es gut, aber dann auch da natürlich hast du immer dann das Problem, dass du dann irgendwie dann so demütigende Heel-Moves dann machst, dass der Kerl das Mädel dann vernichtet oder so ähnlich. Das ist natürlich immer so ein Problem, dass du es dann so machst und hast du wieder den medialen Aufschrei. Ja. Aber so als wrestlerisches Kunstwerk, muss man so in Anführungszeichen so sehen, bin ich vollkommen bei Chris. Das wäre schon interessant. Aber auch, weil Chris und ich es bei Candice ja gesehen haben schon. Also es gibt diese Matches, ja. Die war echt gut, Mann. Das war ein echt schlechtes Beispiel eigentlich. Die war verdammt gut eigentlich. Und gerade gegen Brock. Ja. Wobei Brock gegen Mädels, der ist ja doch immer sehr stiff dabei. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also. Aber ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass wir das so schnell sehen werden. Ich glaube, nein. Vielleicht packt, also die größte Chance, die man hatte, war, glaube ich, mit, oder haben wir es gesehen mit Ripley und Priest gegen Liv und Dominik? Ja, aber ich weiß nicht, ob da, das war ja Mädels gegen Mädels und Mädels gegen Jungs. Ja. Nee, das Letzte, an was ich mich erinnere, dass Baron Corbin mal Becky Lynch den End of Days verpasst hat. Aber das wäre auch weich gespült. Das, ja. Und Orton hat, glaube ich, Nia Jax mal ein RKO verpasst. Oder Beth Phoenix. Das sind so die letzten Dinge, an die ich mich erinnere bei WWE. Ich habe da gar keine Erinnerung tatsächlich. Aber ich glaube, so schnell sehen wir das nicht tatsächlich. Also wir haben hier bei WI uns ein tolles neues Format ausgedacht. Naja, also wir nicht. Also das war Rosé Jack Mourinho. Wir claimen es sofort. Aber das schockt tatsächlich. Also hinten raus ist das mal, und wenn die Shows total nerven, dann machen wir das eben ein bisschen länger. Ja doch, das können wir auf jeden Fall nehmen. Also das ist ziemlich cool. Ja, macht Laune. Magst du noch eins machen? Ja. Einen haben wir noch, Einen machen wir noch. Der Royal Rumble ist besser als WrestleMania. Oh, Alter, das sind aber verdammt gute Fragen. Das ist super fies. Das ist auch wieder schwer. Also bevor ich jetzt sage, was ich jetzt, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also vom Event als solches finde ich den Rumble wirklich geil. Also ich freue mich da immer wieder drauf. Und mal ist man enttäuscht und mal ist man geflasht und mal war es ganz nett. Aber alleine das, was der Rumble so aussprüht an Flair, finde ich irgendwie mega. Aber du weißt, dass bei Mania eigentlich immer irgendwas passiert. Irgendwas ganz Besonderes. Und deswegen, also ich sag jetzt ganz frech hin. Ah, du stimmst zu quasi. Ja, Pin. Oh, wow. Okay. Bei mir war es am Anfang auch deutlich Pin. Aber dann habe ich mich so erinnert, dass ich mit dem Rumble irgendwie echt öfters mal enttäuscht bin als happy, weil ich zu große einfach Anforderungen. Rumble ist so gefährlich. Du gehst hin, oh, wer kommt zurück und wer kriegt den Rumble-Sieg? Und am Ende sind es Ronda Rousey und Brock Lesnar. Weißt? Und du denkst dir, wow, okay. Oder es ist Jey Uso. Das sind so, oh man. Und du gehst immer mit neuen Erwartungen hin und ich freue mich auch immer wieder. Also Rumble, ich freue mich auf Rumble immer am meisten. Ja, ich auch. Weil Mania freue ich mich und dann sehe ich die Card und dann bin ich meistens eher so ein bisschen zurückhaltender tatsächlich. Beim Rumble brauche ich nicht mal die Card und ich denke mir so, ja, okay, das ist so, das würde ich sogar live schauen. Das ist so, aber es ist so eine Hassbeziehung irgendwie geworden mit dem Rumble. Keine Ahnung. Es ist, die Anforderungen sind so groß, die man diesem Event stellt einfach. Aber du hast schon recht. Eine Vorfreude auf den Rumble ist auch immer extrem und dann, wenn die Show kommt, dann bin ich mal enttäuscht, mal finde ich es gut. Aber bei Mania ist die Vorfreude irgendwie immer nicht so doll, aber wenn es dann losgeht, dann sage ich immer, okay, doch fühlt sich irgendwie doch nicht schlecht an gerade jetzt so, ne? Ja. Es ist, haben beide so ihr Ding. Mania lebt halt unfassbar vom Aber Land. Du musst doch noch Kick-Out oder Pin? Ich habe ja nur jetzt leichtfertig Pin gesagt. Da musst du ja Kick-Out sagen eigentlich. Ja, ich bin Kick-Out. Mach ich Kick-Out. Aber wir können uns ja auch nicht immer einig sein. Ja, es ist so ein Roman Reigns Kick-Out, so ganz, ganz spät. Ja, fast schon zu spät, aber noch. Die Hand war noch nicht unten. Sozusagen. Die Hand war noch nicht unten, genau. Haben wir noch eine? Noch wieder noch irgendwie. Ich muss erst um halb ins Kino. Ich kann noch. Also eine Stunde habe ich. Also können wir noch. Achso, ja. Wir haben. Es gibt 10 davon. Wir können alle 10 machen. Ja, dann komm, machen wir doch jetzt alle weg. Machen wir alle. Ja. Was für ein Spektakel. Wir sind sehr, sehr konsequent heute wieder. Ja. Ja, heute gibt es die 2 Stunden, die verlangt wurden. Ja, vor allem. Wir machen mal 3 Fragen. Jetzt machen wir alle. Promo-Skills sind wichtiger als die Technik im Ring. Also bei WWE mag das sein, aber ansonsten Kick-Out. Ich sag sogar Pin. Echt? Ich glaube, wenn du eine gute Promo hast, macht das viel weh, weil die Leute dich sehen wollen. Und dann, glaube ich, machen sie das mit dir sogar im Ring durch. Ja, weil irgendwie so, Cross? Zum Beispiel Karrion Kross hat sich ja durch seine Promo jetzt mal auf die Card gebracht. Und ich glaube, er kann sich so auch oben halten. Gut, Punk ist ein anderes Thema, der ist insane, aber ich weiß nicht, Cena, 5 Moves of Doom, jetzt technisch nicht so eine Palette, aber Promo war halt immer insane. Ja, touché. Also bei WWE würde ich auch, wie gesagt, mitgehen, aber wenn ich jetzt New Japan in seiner Prime mir angucke, ja, gut, da haben mich die Promos aber mal nicht ein Stück interessiert. Ich weiß, es gab ja auch sowas in dieser Form, so diese klassischen Sachen da mit Storylines in der Form, gar nicht. Und New Japan fand ich eben so als Wrestling-Purist, in Anführungszeichen, damals, es gab eine Zeit, wo ich New Japan wirklich gekauft hatte und da haben mich die Promos gar nicht interessiert. Und bei WWE bin ich bei dir, da ist das so. Aber ich würde so allgemein sagen, die Promos sind das Strohfeuer, aber die Briketts sind die wrestlerischen Skills. So ein Strohfeuer geht schnell vorbei. Aber wenn du wirklich... Ja, aber auch bei WWE. Cena hat ja auch ewig durchgehalten. Ja, ja. Gut, der wurde nachher aber auch besser, muss man sagen. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Ne, also finde ich aber gut, dass wir hier unterschiedliche Auffassungen sind. Ja, es sind sehr interessant. Ja, ja. Nummer 8. Logan Paul hat das Wrestling ernsthaft bereichert. Ne, Kick-Out. Ja, bin ich auch Kick-Out? Am Anfang war ich schon so anders, glaube ich. Nein, also bereichert hat das, finde ich, auf keinen Fall. Er macht seine Sache wirklich gut und er bringt ein paar Sachen rein. Aber dass das Wrestling dadurch jetzt irgendwie bereichert worden wäre, das geht mir zu weit. Ja, weil bereichert ist für mich so wirklich die Pipebomb. Die Pipebomb hat WWE und auch Wrestling verändert, muss man sagen. Genau. Deswegen, ja, bereichert ist zu stark. Deswegen auch bei mir sogar ein Kick-Out bei 1. Aber die Anfangszeit von Logan Paul war ich sehr begeistert. So, Nummer 9. Wrestling braucht wieder mehr Blut und Härte. Big out. Ja, same. Ich glaube nicht, dass das Wrestling retten wird. Also, nee. Auch wenn ich hin und wieder schon, also wie gesagt, damals mit Gunther und Jay, fand ich das irgendwie, hat der Fehde für mich ein bisschen geholfen. Also, aber so richtig geil war es trotzdem nicht. Ja, irgendwo am Ende war es dann, nächste Woche war es dann wieder eher. Also ich glaube, bei dir, Blut kann eine geile Fehde, kann es das Sahnehäubchen sein. Muss nicht, aber kann. Aber ich glaube, Blut wird eine schlechte Fehde nicht besser machen. Nee, aber ich finde, WWE macht es eh gut. Sie haben es ja damals bei Punk und Drew gut eingesetzt. Und ich finde auch, es war wichtig, dass Cody bei Cena Hiltern geblutet hat. Aber jetzt Woche für Woche, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, ich glaube, Blut und Attitude Era haben den Vorteil, dass sie, je länger sie her sind, einfach im Gedächtnis als so unglaublich genial noch bestehen bleiben. War wahrscheinlich auch, aber vieles davon war halt auch nicht gut, würde ich mal so behaupten. Ja, hast schon recht. Blut ist so, manchmal ist weniger mehr. Deswegen, also ich bereue es jetzt echt nicht Woche für Woche. Nee, bin ich bei dir. So, abschließend. Ein Comeback von The Rock braucht keiner mehr. Denn! Ich bin auch bei Pin, weil ich bin done. Ich bin so erledigt mit Rocky. Aber weißt du, ich habe halt Angst, dass er beim SummerSlam zurückkommt und es passiert irgendwas unfassbar Krankes. Und dann sitzen wir hier wieder und sagen, er hat es schon wieder geschafft. Ja, das werden wir auch sagen. Und wenn es dann so ist, ist es ja auch gut. Aber wenn es nicht passiert, wird es, glaube ich, auch keiner mehr vermissen. Also deswegen ist, wenn es passiert, ist okay, aber ob es das braucht, so war ja die Frage. Ne? Braucht es oder wie war die Frage? Ein Comeback von The Rock braucht keiner mehr. Okay, ja, braucht. Da müssen wir über braucht jetzt genau definieren, was brauchen heißt. Aber zum Überleben braucht es, glaube ich, wirklich keiner mehr. Das kann man, aber gut, hat auch vorher niemand gebraucht. Ja, stimmt. Wenn er ab jetzt nicht mehr zurückkommt und dann irgendwann einfach in die Hall of Fame aufgenommen wird, sage ich ja. Ja, das war das Spiel. Das ist also José Jack Mourinho, Chapeau, mein Hut. Auch geile Fragen. Ja, die Fragen waren auch gut. Ja. Da kann man mehr davon, diskutieren. Bitte. Sehr gern mehr davon, auch von anderen sehr gerne. Und es reichen auch nur so zwei, drei pro Ausgabe. Also muss jetzt das ganze Pulver nicht gleich verschossen werden, denn Chris und ich, wenn wir das einmal anfangen damit, dann machen wir auch alle weg. Das ist ja, genau. Keine Ahnung. Dann wird es halt schnell stale, um das böse Wort zu benutzen. Grüße gehen raus an mich hier. Dass wir das jeden Podcast nur für mich hier 10.000 Mal jetzt sagen, damit das abgestanden ist. Also keiner kann uns sagen, dass wir nicht mit den Usern interagieren. Nee. Jetzt beenden wir YouTube mal. Das Ein-Stunden-Format, das neue. Spechter 9591 geht auch auf die ganzen, also ich zahle doch nicht dafür, nur um dann Werbung zu sehen, kompliziert. Ja, da halten wir uns hier zurück bei solchen Sachen. Ja. Meister Proper wird gegrüßt. Blue Jules wird auch gegrüßt. Er schreibt dann auch Cancel JME mit dem Love-Smiley. Und Altweiß. Ja, der war auch nicht so begeistert. Ja, Erx, JME, gar keinen Bock. Und da Jens polarisiert, ja. Das wie am ersten Tag. Aber das war YouTube, deswegen, ich hoffe, die Leute sind wieder einigermaßen besänftigt. Ja, wir hoffen mal, denn sie waren so entsetzt, dass sie auf der Startseite gleich gar nichts geschrieben haben. Und das heißt, wir sind am Ende mit unserer Show. Und ich guck mal, ich glaube, wir haben nur, Schande über uns, 1 Stunde 42 Minuten jetzt gemacht. Also ist weit weg von den geforderten 2 Stunden. Ja, aber Chris Mania ist ja nur auch nur einmal im Leben sozusagen. Chris Mania ist am Ende echt eskaliert. Ja, aber Chris Mania war ja nachher fast Gegenstand der Show. Wir hatten ja quasi nur noch diese Storyline gewissermaßen. Mehr hatten wir ja nicht im Köcher. Aber da nachher war es auch, also hat auch geschockt tatsächlich. Es ist ja auch knapp ausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen haben oder verloren haben, aber es war sehr eng. Es war sehr knapp, ja. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber sowas, das ist wie, keine Ahnung, vergangenen Kult kriegt man nicht nochmal so hin, wie er mal war. Ja, Cena kann auch nur einmal Heel turnen. Ebel. Und vielleicht in 10 Jahren oder so, wenn wieder ein bisschen was passiert ist. Aber auch dann wird man solche Fragen stellen wie, wer hat André the Giant geslammt oder irgendwie sowas. was übrigens auch vor Hulk Hogan schon passiert ist, aber das ist egal. Ja, da haben wir doch das Beste aus dieser Saudi-Preview rausgeholt. Wir konnten den Hintergrund außen vor halten, haben wir letztes Mal ja schon besprochen mit Jens. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Also wir werden es ja, denke ich, mal live gucken, Chris und ich. Es ist ja Samstag irgendwie 18, 19 Uhr oder so, ne? Also relativ entspannte Uhrzeit, ja. ja, weiß ich, könnt ihr überlegen, Chris, ob wir irgendwie Live-Podcast machen, dass wir, also Live-Podcast sowieso schon mal gar nicht, aber dass wir quasi, während wir die Show gucken, so quasi das, als ob es live wäre, sozusagen aufnehmen. Aber es wird ja auch nicht irgendwie interessant sein für die meisten, könnte ich mir vorstellen. Weil wir wieder ja bestimmt wieder eine hundertstel Sekunde Verspätung haben. Das heißt, du siehst den Pill und ich sehe gerade erst den Laptop oder sowas. Ja, wir decken uns irgendwas auf. Wir schauen, ja. Eine zeitnahe Review macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, oder wir lassen es vielleicht sogar mit der Review. Also das müssen wir gucken, weil ob wir Saudi-Arabien eine Review gönnen wollen oder nicht, schauen wir mal. Ja, auch wieder mal. Wir sind da, wir machen spontan, der Chris und ich. Und ja, muss man gucken, wann fängt die Show denn an? Das wäre nochmal interessant. Brown Jewel. Oh, egal, wir gucken mal. Vielleicht kann man sogar, wenn die Show fertig ist, dann noch einen Podcast dann da direkt dahinter ran machen. Aber ich glaube, das wird ja bis um 11, 12 wird es ja wohl gehen, denke ich mal. Und das ist dann doch ein bisschen spät. Aber wir machen uns Gedanken. Ja, grüß, sag ich schon. Chris, grüß. Also Schlussworte von Chris aus München. Und dann gegrüßt haben wir ja schon. Interessante Ausgabe. Ist anders verlaufen als gedacht. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, war viel drin. Und ja, ich sage einfach mal vorsichtig für alle, die es schauen, viel Spaß. Und dann werden wir schauen, ob wir uns bei einer Review hören oder ob wir dann die Road zum SummerSlam schon langsam besprechen. Ich habe leider kein so gutes Wetter gerade, werde aber trotzdem dann laufen gehen. Und ja, deswegen Grüße an alle, die geschrieben haben. Schreibt gerne alles Mögliche in die Kommentare. Gerne das Spiel promoten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Grüße an Thorsten übrigens. Genau, extra Grüße. Ja, ich schließe mich an, wünsche euch viel Spaß bei der Saudi-Show, wenn ihr sie denn guckt. Noch einmal, Chris und ich haben mehr als Verständnis dafür, wenn man sie sich nicht anschaut. Wir müssen das und wir müssen es nicht, aber wir machen es natürlich. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören, sei es zur Review, sei es zum nächsten Wochenrückblick. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. In diesem Sinne, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.